In dem abgelegenen Tagungshaus haben sich diese Männer versammelt. Nicht zum Zeitvertreib, sondern wegen eines ernsthaften Problems. Ihr Vorname ist Dieter und sie leiden darunter. Ruf mal den Dieter, der keine weichen Knie mehr hat. Dieter! Ja. Dieter! Ja. Dieter! Und jetzt ganz Dieter stehen. Dieter! Ja. Hier, fass an. Dieter! Fass an. Der überträgt sich unwahrscheinlich was an Kraft. Dieter! Dieter! Ja, wunderbar! Und jetzt machen wir mit. Dieter! Ja. Dieter! Bisschen lauter atmen noch dabei, bitte. Sehr gut. Und nur flüsternd unterhalten. Warte mal. Herzlich willkommen zu Dieter 44. Der BDSM Edition. Nein, wie heißt es? ASMR Talk. ASMR Talk, warte mal. Bocho, warte mal. Warte mal, ich habe eine Knabberbox vor mir liegen. Jetzt weiß ich nicht was, ich nehme die Pizzastücke. Nee, warte mal, sag mal ganz verrückt, hast du die komplett aufgemacht? Oder? Ja, ja. So, jetzt gehst du hin, wie viele Kammern hat das? Acht? Acht, ja. Fängst du oben links an und nimmst jede zweite Kammer ein Stück. Warte, ich muss die aber beiseite legen. Mal leise sprechen, damit wir die ASMR-Stimmung nicht... Aber es war eine schlechte Rechnung. Jetzt habe ich zweimal Laugengebäck. Warte mal, ich mach mal. Warte mal, ASMR. Herzlich willkommen. Wie heißt diese? Hattest du schon gesagt? Nee, ich wollte herzlich willkommen, aber ich dachte, ich wüsste den Namen von dieser ASMR-Frau. Ich weiß jetzt auch nicht auf Anhieb, wie sie heißt. Warte mal, was habe ich denn noch? Ist aber sehr anstrengend, so zu flüstern. Ich kann das nicht auf lange Zeit. Guck mal hier. Das ist die Dose. Das ist der Henkel der Dose. Ja, das ist richtig. Warte mal. Das hat er sich verschluckt. Nein. Bocho. Ab nächste Woche mache ich einen ASMR-Podcast. Und verdienst damit Millionen. Und Glonsch malt für die Geräusche die Bilder. Schön. Glonsch, wenn Sie dieses hören, dann nimm ein Bild von mir mit dicken Brüsten und Katzenohren. Das ist ja sowieso, wie du sonntags grundsätzlich rumläufst. Ja, aber das darfst du doch jetzt nicht immer. Ach so. Mann, ich weiß, wir sind transparent, aber dass du immer alles gleich hier... Transvestit. Bitte? Bocho, jetzt wo wir ja wirklich im Mainstream angekommen sind, ja. Dann benutze ich jetzt mal so Begriffe wie, ich hole jetzt mal den Hörer ab. Okay. Der Ricky, der kommt in 20 Minuten dazu. Der ist noch busy. Busy ist er. Ich glaube, es ist einfach nur auf dem Lokus. Wirklich. Aber die ASMR-Sache, die könnte man wirklich mal machen. Ne? So, ASMR. Ich glaube, das könnte man sehr gut sonntags, nachmittags machen, an einem verregneten Tag, an einem verregneten Wochenende, wo ich nur vom Lieferdienst lebe. Ne? Ach, schön. Habe ich noch nie was von gehört, bevor du mir die alte gezeigt hast. Von ASMR? Ja. Das sind auch in meinem engeren Freundeskreis, der sich ja eigentlich so auf... Hast du Interesse an Rap und fette Bässe? Auf sehr wenige Menschen bezieht. Wenn ich denen so auch von Twitch erzähle und so und dann mal zeige, hier, guck mal, die zum Beispiel, das sind die Einzelspenden von der, wenn da so, weiß ich nicht, $12,000 oder sowas steht, die können das nicht glauben. Ne? Wäre aber okay für mich. Ich würde die auch nehmen. Wie hieß denn nochmal Afrop Sammy Deluxe? Afrop? Ah, Afrop Sammy Deluxe, die hießen doch auch so. Wie ASMR. Ja? ASD, glaube ich. LSD. Ja, du bist doch in der deutschen Sprachmusik-Kanten-Ecke gar nicht zu Hause, so wie ich. Das ist richtig. Also ich bin da richtig zu Hause inzwischen. Ja, aber ich bin Rockstar, ne? Die Frage ist, möchtest du lieber Fame wie Capdi sein oder dick wie Chris Jericho? Oh, also wenn ich im Moment das Leben von Chris Jericho kriegen könnte, würde ich es nehmen. Weißt du eigentlich, warum Capital Bra nur Capri Sonne Safari trinkt? Nee. habe ein Interview mit ihm gesehen. Du bist ja überall dabei. Ich bin überall da. Mhm. Ich gucke mal, gucke hier ein Kindervideo, wie sie Nusshörnchen essen, und dann gucke ich wieder Interviews von Roos und den ganzen Backspin-Leuten und so. Ich bin da ja überall. Du bist überall. Mir das ja. Ich suche da nachher nicht, die schicken mir das ja. Ja, du bist ein Influencer. Ja, ja. Deswegen bin ich auch froh, dass es bei Ricky jetzt endlich mal läuft, nach der ganzen Zeit. Influencen-mäßig? Ja, den hört das natürlich auch, dass das hier bei uns beiden gerade, ja, wo wir auch uns so in investieren in das ganze Internet-Thema, weißt du? Mhm. Dass er jetzt endlich mal auch mit Manu Thiele was machen darf. Mich freut das wirklich. Okay. Aber jetzt hör mal. Ja. Capital Bra. Ja, Brazzo. Bringt, du kennst doch Capri-Sonne-Safari. Ja, ja. Da fragt der eine Typ, warum trinken sie denn immer, weil er rappt auch viel über Safari und Capri-Sonne und so. Ne? Mhm. Warum trinken sie denn immer Capri-Sonne-Safari? Ja, warum wohl? Zieht erstmal am Joint. Weil da ein Löwe drauf ist. Das ist ein Löwengetränk. Ganz einfach. Es ist ein Löwengetränk. Ist eine Aussage. Kann man auch nachvollziehen. Es ist eine Aussage. Eben. Ja. So wie Charlie Sheen ja Tiger Blood hatte, da, damals in der Winning-Zeit. Den Shisha-Tabak? Ja, bitte. Jetzt, wo es kein Dieter der Woche mehr gibt, finde ich, sollte den Shisha-Tabak der Woche geben. Ja, genau, weil den ja so viele von diesem Podcast-Projekt auch probieren können. Einer. Sind aber immerhin 33%. Wer hat bei uns eigentlich die 0,00001%? Manu Thiele immer. Ja, okay. Herzen ist immer Manu Thiele. Ja, okay. Aber der ein oder andere Hörer ist durchaus Shisha-Holiker. Ist richtig. Ist auch möglich. Freue ich mich auch drüber, aber sprich doch darin in Smoked, der Shisha-Podcast. Das wäre natürlich. Ich wäre dabei. Ja, mach ihn doch. Wenn es irgendwen gibt da draußen, man kann es ja nicht alleine machen. Ich kann es nicht alleine machen. Du bist doch Selbstdarsteller. Ja, aber dann muss er irgendwen geben, der diese Folge hochlädt. Ja, so. Und zwar ein guter Kumpel, einer unserer in diesem Kernfreundeskreis. Ne? Einer davon, der arbeitet jetzt bei Michael. Michael gehört der Shisha-Shop Langenhagen. Ach, das darf nicht wahr sein. Ja, Michael, guter Kumpel von meinem besten Kumpel, sind zusammen zur Schule gegangen. Ein Kumpel-Kumpel sozusagen. Ja, und einer meiner allerbesten Freunde, der arbeitet jetzt da. Als? Verkäufer, der sitzt da, die sitzen halt, das ist halt, wir waren jetzt zwei Tage, wir waren gestern da und Freitag, so für ein Stündchen, das Schlimme an dem Laden ist, die Tür ist immer auf und es sind gerade minus 8000 Grad, die Tür ist auf, weil Michael meint, das lädt ein, gut, so. Und da läuft immer eine Pfeife und da sitzen immer dubiose Leute rum. Aber inzwischen mag ich die dubiosen Leute, weil es meine dubiosen Leute sind. Okay. Und jetzt, Pocho, sage ich dir, der Tabak der Woche. Ich hätte jetzt gern einen Jingle. Der war von, ich weiß gar nicht, Adaya oder so. Ist natürlich eine schlechte Vorbereitung deinerseits. Ne? Ja, das stimmt natürlich, aber auf jeden Fall der Geschmack war, jetzt halte ich mal fest, du denkst, du bist ja völlig verrückt. Mhm. Ich sag, er war super. Zitronenkuchen. Ich habe, was Liquid in der E-Zigarette angeht, jetzt von meiner besten Freundin, die das ja auch selber mischt und so weiter, habe ich jetzt Käsekuchen. Käsekuchen, ja. Mhm. Und ist gut? Schmeckt wie Käsekuchen halt. Wirklich, ne? Ja, es ist halt so, ne? Das ist unglaublich. Es ist unglaublich. Ja, bitte. Du bist ein Vapor, ne? Ja, aber nur, also zu wenig noch. Ich würde es gerne mehr machen. Ja. Besonders halt. Wieso würdest du es gerne mehr machen? Ich meine, wer hindert dich denn dran? Ich selber, dass ich dann trotzdem oft noch zur Zigarette greife, wo ich aber vapen könnte. So PC beim Zocken und so weiter, greife ich halt manchmal noch zur Zigarette, was natürlich Quatsch ist, ne? Ja. Ach nee, da. Rauchst du in der ganzen Wohnung oder nur in deinem Zockerplätzchen? Nein. Bei mir ist auch in jedem Zimmer mindestens zwei Aschenbecher. Echt? Inklusive Badezimmer, ja. Ich hab mal, da hatten eine unglaublich schöne Geschichte, aber es ist auch eine Geschichte, die zeigt, dass es menschelt in diesem Podcast. Mhm. Da habe ich mal meinen Eltern letzten Sommer, da habe ich meine Shisha, die Claudette, mitgenommen, ne? Schön, dass du den Namen gibst, dann empfehle ich dir. Ich habe ja ganz kurz noch, bevor wir machen sofort bei Claudette weiter. Ah, ja. Erstens musst du dir dann mal Half-Baked angucken. Da haben die Bongs nämlich auch alle verschiedene Namen. Der läuft im Moment auf Prime. Und daher kommt das auch. Und von, alle Bongs haben Namen. Sehr schön. Und dann habe ich gesehen, du hast auf Prime ja auch Pastewka schon geguckt. Mm. Bist du durch? Wieso kannst du das sehen? Ja, weil du darüber getwittert hast. Ach so, wegen Rainer Engel. Genau. Ist ja wohl so geil, dieses Intro ist so gut, Mann. Bist du denn durch auch schon? Nein, Folge 4 bin ich. Ah, okay, dann will ich nicht zu sehr spoilern. Bist du durch? Ich bin durch. Es ist gut, ne? Es ist richtig gut. Es ist richtig gut. Ich dachte erst, das versackt so ein bisschen. Nein. Weil es viel in dieser Klinik, an diesem Set stattfindet, ne? Aber jetzt gerade springt der Fisch aus dem Wasser, wo er die Alte anfährt. Ja, okay. Und jetzt kann ich mir vorstellen, dass es dann auch einen Location-Wechsel gibt, oder? Nicht unbedingt, ne? Ich muss sagen, diese kommunartige Situation bei seiner Nichte, nee, was ist denn das? Ist seine Patennichte. Ja, genau. Das ist mir ein bisschen zu viel, muss ich sagen. Es ist natürlich sehr stereotypmäßig, da gebe ich dir recht. Meine Tochter ist auch nicht geimpft. Jetzt sage ich. Ist ja auch Körperverletzung, ne? Ja, was heißt Körperverletzung? Aber jetzt mal anders. Da gebe ich dir natürlich recht, aber was mir viel mehr aufgefallen ist, was mir auch in der letzten Prime-Staffel, und dafür mal danke an Amazon Prime, dass sie sowas ermöglichen, finde ich super. Ja, wirklich. Ist wirklich kein Sarkasmus oder von mir. Finde ich wirklich cool. Und was mir eben bei Kim auffällt, dass du die gerne mal. Und was ich in den ersten Staffeln, die damals noch auf Sat.1 in 4:3 liefen, mir überhaupt nicht vorstellen konnte. Mann, die ist älter als ich. Ist das eine hübsche Frau geworden, ey. Ja, ist so gesund. Also wirklich, die ist ja schauspielerisch schon immer schon toll gewesen, weil sie dieses Abgefuckte wirklich total echt spielt. Aber diese jetzt Trotzige, sagen wir locker dazu. Ja, aber sie ist auch noch so unfassbar hübsch geworden. Mann, ist das eine schöne Frau. Mann. Ist schon fast ein Störfaktor zwischen den ganzen hässlichen Menschen in dieser Serie. Ach, um Gottes Willen, nein, finde ich gar nicht. Das ist nämlich das Coole daran, dass man sich mit vielen auch identifizieren kann, weil sie halt nicht so hochgesteckt sind, auch wenn es hochgesteckte Menschen sind. Aber ich meine, man hat für jeden Menschen, der bei Pastewka in den letzten Staffeln in der Maincast ist, auch im Privatleben, finde ich, genauso jemanden auch. Jeder hat so eine Bruck. Ja, ja, jeder hat so. Und jeder Bruck, kennt so einen Hagen. Ja. Ja, und aber es ist wirklich gut. Wenn, also, das Tolle ist ja, dass in der letzten Staffel viel bei mir in der Nähe gedreht worden ist, was ich erst im Nachhinein rausgefunden habe. Und wenn du mal siehst, in der aktuellen Staffel, wenn Bastian Richtung Hagen fährt, das ist auch direkt bei mir um die Ecke gedreht. Da siehst du nämlich auch ein Kohlekraftwerk im Hintergrund. Ja, genau. Ja. Und diese Kommune ist doch direkt am Kohlekraftwerk. Ja, genau. Das ist bei dir. Das ist bei mir in der Gegend hier, ja. Das ist ja geil. Ne? So sieht es bei mir überall aus eigentlich wieder. Wirklich? Ja, ganz grün? Ja, ja. Und dann mal so ein Kohlekraftwerk. Genau. Oder ist das ein Atomkraftwerk? Nein. Nee, Kohle. Alles Kohle. Ja, schön. Ich find's toll. Ich fand die ersten 4 Folgen wirklich super. Ja. Guck weiter, es lohnt sich. Ja, guck ich auch weiter. Ich habe auch die 9. Staffel so gerne geguckt. Ich fand's so großartig. Und diese Transition zwischen 8. und 9. Staffel, das ist ja eine komplett andere Serie, kannst du ja fast sagen, oder? Natürlich, klar. Das ist schon was ganz anderes und. Nö, ja, gut, das merkt man ja auch. Ne? Alleine am nackten Hautfaktor und sowas, ne? Das und wahrscheinlich hat Pastewka da viel mehr freie Hand. Ja, oder? Ist ja auch gut so. Ist ja auch. Absolut, also, das ist ja auch jemand, sich aus. Na klar. Der verbindet ja auch Generationen, weil selbst meine Eltern finden den lustig. Ja, wir kennen ihn noch aus der Wochenshow. Ich kenne ihn auch, natürlich. Ja, als Prisco Schneider. Ja. Ja. Und ich finde auch. Oder hier. Ich finde an der 9. Staffel, das ist so geil, dieses cheesige Ein Engel für alle Fälle Intro. Es ist so, wie die Grinse. Wirklich, ich denke mir, das ist so, so unfassbar gut. Und wie sehr ich diese Kollegin von ihm hasse. Die Cobra 11 Alte. Ja, die hat's nicht. Die machst du noch viel, viel mehr hassen. Ja, oh nee, ich dachte, die wäre tot. Nee. Ich fühle die Szene nicht. Und dann auch noch Heino Ferch, der da auch noch kommt, der völlig eskaliert, ja. Aber kann gut. Der nicht mit seiner Stimme arbeiten, der Mann? Der sollte mal so bei Twitch so ein ASM. Der sollte mal einfach einen Podcast machen. Also ich bin ja, es gibt ja Menschen, auf die ich unfassbar neidisch bin. Das sind Menschen mit einer tollen Stimme im Podcast. Das kommt wirklich vor. Matze Schwarz. Zum Beispiel. Ja. Nee, jetzt mal im Ernst, so ein Rogan oder so. Ne? Wenn die sprechen, da hörst du alles raus. Männlichkeit, Selbstbewusstsein und alles. So, dann bin ich unfassbar neidisch natürlich auf Menschen, und da komme ich zum nächsten Thema, die gut aussehen, Schauspieler sind und dazu noch singen können. Wen nehme ich da im Moment? Bradley Cooper im Duett. Bradley Cooper im Duett mit, mit hier, J-Lo. Lady Gaga. Lady Gaga. Swallow oder wie das Lied, oder Shallow oder wie das heißt. Swallow heißt es. Nee, nee, Swallow heißt es nicht. Ach nicht. Es ist wirklich ein fantastisches Lied. Ich weiß, du bist wahrscheinlich im Moment, was so Gefühlsduseleien angeht, ein bisschen übersättigt, ja, weil du ja so ein emotionaler Mensch bist. Du weinst ja am laufenden Band. Ja. Aber das Lied wirklich, das, also, ha. Ja, ist das, ich kenne das gar nicht. Ja, eben. Ne? Soll ich das mal hören? Aber können wir jetzt nicht hier hören. Nee, können wir jetzt hier nicht hören. Kennst du Musikstreaming-Dienste? Ich habe jetzt leider alle durch, jetzt muss ich wieder für einen bezahlen. Ach, schade. Ich habe ja über Prime, habe ich da, haben wir doch da auch was. Ja, ja. Kannst du auch mal Aldi Live nehmen, ne? Ja, ich weiß nicht. Ist bei Napster. Über Napster? Ja. Ach, hör auf. Ich habe jetzt, also was ich gerade noch im Free, ich habe 4 Monate Music Unlimited von Amazon. Da habe ich, glaube ich, noch 1,5-2 Monate. Und, also Apple Music habe ich immer am Laufen, weil das halt mit der Uhr und mit allem so gut harmoniert alles. Apple Pay was funktioniert ja jetzt auch. Was? Apple Pay funktioniert jetzt auch. Apple Pay funktioniert auch. Und was ich aber am was, also Tidal finde ich ganz gut, aber hat nicht, ist nicht so breit aufgestellt im Rap-Game. Aber was völlig durchgefallen ist bei mir, das ist YouTube Music. Unfassbar schlimme App. Also zumindest auf dem iPhone. Das ist unerträglich. Ja gut, ich bin sowieso so weit, also ich nutze ja im Moment eine Prepaid-Karte. Und Spotify mag ich nicht mehr so gerne. Okay. Ich nutze ja im Moment eine Prepaid-Karte und muss auch ganz ehrlich sagen, weil ich halt nicht mehr einsehe, 70 Euro im Monat für was zu bezahlen, wo ich halt auch 8 Euro aufkomme. Aber du hast doch Musikstreaming-Dienst. Ja, über Prime. Ja, okay. Und wenn ich dann sehe, wenn ich so mich mal umgucke und denke, oh, kannst du ja vielleicht doch noch irgendwann einen günstigen Vertrag nehmen. Ja. Und guck dann so nach Geräten, ich glaube, es wird kein iPhone mehr. Einfach, weil es preis-leistungsmäßig überhaupt nicht mehr zusagt. Ja, weil, also ich habe ja hier ein 7. Mh. Und das ist absolut okay noch. Ja, meine 8er finde ich auch so zufrieden mit. Ne? Absolut okay. Wenn ich jetzt aber überlege, ich möchte diesen Schritt gehen und möchte gerne ein X haben. Ja. Weil, warum soll ich was anderes nehmen? Mhm. Ne? Ja, macht dann keinen Sinn. Dann kostet richtig Asche. Dann kann ich mir auch einen Huawei P20 Pro holen, weil ich gerne hätte. Das hat meine Mutter zum Geburtstag gekriegt. Mhm. Es ist ein schönes Gerät. Ja, es gibt auch so einen Fade-Ton. Super, finde ich gut. Ja, und was ich auch geil finde, ist dieses OnePlus One. Kenne ich noch nicht. Das ist auch, so eine Asia-Marke. Mhm. Auch super, super gut. Super gut. Ey, ja. Ich weiß nicht. Ich hoffe, mein Achter läuft noch eine Weile, weil ich wüsste gar nicht, warum ich mir ein anderes holen sollte. Und dieses P20 hat ja auch keinen Knopf mehr unten, ne? Das weiß ich nicht. Nee, das ist auch knopffrei. Das kann natürlich sein. Ja. Aber wir könnten ja direkt mal fragen. Ich weiß nicht, jetzt ist er ein Ricky, bist du da? Ricky? Ich bin hier. Wunderschönen guten Abend. Ja, wunderschönen guten Tag. Aus der Hauptstadt des guten Fußballs. Herzlich willkommen aus Stuttgart. Oh, ja. Ach, das war jetzt aber nicht ernst. Aber der eine Tweet von dir geht ja richtig durch die Decke, ne? Welcher? Welcher von den ganzen? Ja, welchen meinst du? Ich meine den mit, ich würde mir Sorgen machen. Als ich ihn favorisiert hatte, hatte er schon 48 Likes oder so. Boah. Was weiß ich gar nicht, ob ich das geschrieben habe. Ja, als mal gucken, ob das die Social Media Abteilung war oder ich. Ja, ach so. Das war, du im Gegensatz zu anderen Profifußballern lässt deine Tweets nochmal redigieren, ne? Ja. Das stimmt. Absolut. Es geht vorher durch so einen Schlauch, da darf jeder einmal drauf gucken und dann wird er rausgehauen, der Tweet. Aber der geht richtig durch die Decke, aber du hast natürlich vollkommen recht mit deinen Aussagen. Und ich habe sogar zum ersten Mal bei der STR-Abstimmung mitgemacht. Oh, wo gibt's die? Die gibt's. Die gibt's auf Twitter. Oh. Ja, also guck mal rein, eine sehr interessante Frage. Mache ich jetzt mit. Wird der VfB nochmal den Trainer wechseln diese Deutscher Saison? Meister. Und ja, das war die Frage. Ich habe ganz klar mit Ja geantwortet. So wie 63% aller anderen. Okay, danke. Also du bist da offensichtlich einem ganz heißen Ding auf der Spur. Das glaube ich nicht, aber ich finde es schön, wie du es angebracht hast. Das ist ja meine große Leidenschaft, Fragen stellen im Internet. Ich kann gar nicht mehr mitmachen. Ja, ist ja schon zu Ende. Ja, weiß ich ja nicht. Gestern Abend war Feierabend. Kommt erst wieder nächsten Sonntag. Da gibt es ja eine neue Frage, abhängig vom Ergebnis am Sonntag. Ja. Mm. Aber noch besser fand ich eigentlich so einen banalen Tweet wie Dietrich Raus. Mhm. Der fand dann doch noch mehr Anklang als so ein sinnvoller Tweet. wie dass sich der Herr Mainz hier vielleicht Sorgen machen müsste. Ja, was, wie viel, wie ging der durch? Da achte ich nicht drauf. Ach, da muss ich mal kurz was zu sagen. Michael, mein Präsident Reschke, sagt ja nicht Markus Weinzierl, er sagt Marco Weinzierl. Weil er so heißt. Ich habe heute im Krankenhaus, ich war heute wirklich, bin dem Tod nochmal von der Schippe gesprungen. Da habe ich Sky 90 gehört und da hat er Marco Weinzierl gesagt. Weiß er da schon mehr? Nee, es zeugt auch ein bisschen natürlich von Vertrauen, wenn man den Vornamen seines Trainers nicht weiß. Von Vertrauen? In wen? Von Patrick Passerzieher oder was, der ihn korrigiert hat. Wenn ich Sportvorstand beim VfB wäre, würde ich mir die Namen meiner Trainer auch nicht großartig einprägen. Das ist ein Durchlauf. Also, ja, also höre ich das richtig raus, Ricky, dass du auch einen Trainerwechsel bald da siehst? Oder? Sehen ja, aber nee. Natürlich nicht präferiere. Also da wäre es mir doch schon recht, man würde auf Kontinuität setzen und okay. Den Trainer raushauen. Ist denn Marco Weinzierl der richtige Mann? Nein. Für Kontinuität? Nein. Ist er wahrscheinlich nicht, aber ich finde es halt schlimmer, wenn du dann weitermachst, wie es in den letzten Jahren lief, dass du regelmäßig die Trainer rausschmeißt, weil da kann ich jetzt mal aus Erfahrung sprechen, das hat gar nicht so große Erfolgschancen. Also das ist halt der Punkt. So, also wenn du regelmäßig den Trainer rausschmeißt, bringt das rein gar nichts. Und von daher denke ich mir, man hat sich für Weinzierl entschieden, warum auch immer, und jetzt muss man das durchziehen und zwar nicht bis zum Sommer, sondern wirklich dann auch darüber hinaus. Bis zum Ende aller Tage. Nee, ist aber interessant, ist ein interessanter Ansatz. Auf jeden Fall. Meine, er braucht halt die Möglichkeit, A, sich eine Mannschaft zusammenzustellen, unter Spieler, die er sich wünscht zu bekommen, mit denen er sein System, was er sich vorstellt, spielen kann. Und vor allem vielleicht dann auch losgelöst von dem Druck, jetzt nicht mehr verlieren zu dürfen. Also die Voraussetzungen für Markus Weinzierl, hier eine homogene Marco. Was hast du nicht rausgebracht? Hier eine homogene Truppe zu erzeugen, ist natürlich nicht so leicht, wenn du da gleich als Start auf Dortmund, Frankfurt, Hoffenheim und so triffst. Da ist erstmal wenig mit kreativen Ansätzen. Also, das ist ja schwierig. Das ist ja ähnlich skurril und kurios, wie den Trainer zu wechseln, nachdem du eine deftige Klatsche gegen den Tabellenführer gekriegt hast, wie bei Hannover 96. Ich würde wirklich gerne wissen, wie bei euch der erste Impuls war, als es hieß, Doll kommt. Also für mich, das Erste, was ich wirklich gedacht habe, war, ich freue mich für Ricky, denn wenn Reins hier geflogen wäre und dann potenziell Doll gekommen wäre, hätte ich gesagt, oh mein Gott, so sage ich zu Hannover, oh mein Gott. Achso, ich dachte, gratulierst Ricky, weil auf jeden Fall jetzt eine Mannschaft hinter Stuttgart sein wird. Das auf jeden Fall auch, ja. Aber mir wurde im ersten Moment, als dann so ein bisschen darüber erzählt wurde und so, mir wurde schlagartig bewusst, wie schnell man älter wird, ne? Wenn man sich vorstellt, wie lange das her ist, dass Doll in der Bundesliga gearbeitet hat. Ja, ne? 11 Jahre. Mhm. 11 Jahre sogar. 11 Jahre, ja. Wahnsinns. Ist das natürlich, ist das richtig lange, weil ich habe diese Pressekonferenz in den Dortmund-Klamotten noch ziemlich im Kopf mit bla bla. Mhm. Ne? Also schon krass, wie schnell die Zeit vergeht. Ich halte von diesem Trainer gar nichts. Ich halte von dem Mann persönlich nichts. Und ich hat ja wohl in Ungarn einen guten Job gemacht, muss man sagen. Ja, ich frage mich immer, wer das beurteilt. Also ja, okay. Ich habe noch nie jemanden über die ungarische Liga großartig sprechen gehört. Und jetzt kommen alle um die Ecke. Naja, was heißt denn jetzt kommen alle um die Ecke? Wir kommen alle wahrscheinlich mit denselben Informationen um die Ecke, die irgendwo geschrieben stehen. Und zwar, dass er irgendwie mit einer Kackmannschaft in diesen Sphären, die da nun mal herrschen. Ja, das stimmt ja schon wieder nicht. Das ist ja, das, wenn man sich nur 5 Minuten mit dem ungarischen Fußball auseinandersetzt, weiß man, dass Ferencváros Budapest so das Nonplusultra in der ungarischen Liga aber ist. Aber wer setzt sich dann 5 Minuten mit dem ungarischen Fußball aus? Ich gehe davon aus, dass der eine oder andere Journalist sich vielleicht die Zeit mal nehmen könnte, bevor er einen Artikel tippt. Also, das würde ich jetzt vorschlagen, weil genau das, was du jetzt sagst, das habe ich nämlich nicht nur jetzt von irgendwelchen Podcastern oder Twitterern gehört, sondern auch geschrieben, also gelesen letzten Endes. Von Journalisten. Ja, das weiß man ja immer nicht so wo genau. Wo ich mich jetzt dann angesprochen fühle, von irgendwelchen Podcastern oder Typen, da fühle ich mich nicht angesprochen, aber Journalist, wo du jetzt Journalist sagst, da bin ich natürlich hellhörig direkt. Ja. Nee, aber mein erster Impuls war, ich habe die Folge Montora geguckt, da wurde auch schon so gemunkelt, wer Nachfolger werden könnte, da wurden ja wirklich alle, gerade auch hier als Hatz und NP Follower bei Twitter, das sind bei uns die beiden großen Blätter, ja? Mhm, mhm. Hatz. Da redet auch eine bei Twitter sehr oft bei mir drüber, der ich folge, die ist irgendwie beim Hannover Sender übrigens im Radio beschäftigt. Bei Radio Hannover? Ein das toller war, Sender, wirklich. Ja, da kenne ich auch eine, die Antje. Weiß gar nicht, wie sie richtig heißt, um ehrlich gesagt. Vielleicht ist sie es ja. Sie ist so alt wie ich. Sie beide schon mal. Das wäre toll. Das wäre natürlich wunderschön. Nee, da wurden ja wirklich unter der Woche alle durchs Hannover ist ja ein Dorf, ne, durchs Dorf getrieben. Von Maggart über Effenberg. Ja, Maggart und Effenberg fand ich sehr interessant, die Personalien. Effenberg. Ja, auch Maggart fand ich interessant. Du, Maggart hätte ich sogar ganz lustig gefunden. Dann hätten sie da irgendwie hier einen langen Hagen, da gibt's nämlich einen Vizeblick, das ist so ein Berg. Ja, da hätten sie hochgerannt. Da hätten sie immer hochlaufen können. Also, was war das nochmal? Der Qual, der Berg der Qualen oder was? Was Maggart da in Wolfsburg aufgeschüttet hat? Ja. Nee, und am Ende wird's Thomas Doll. Tja. Was soll man dazu sagen? Ich habe die Pressekonferenz gesehen da, ein bisschen auszugsweise, als ich auf der Arbeit auf dem Pott saß. Und was willst du da sagen? Wenn dann irgendein Trainer mitten in der Saison irgendeine Antrittsrede hält, dann versuchst du natürlich immer die Unterschiede zwischen anderen Antrittsreden, irgendwelche anderen Trainer, die in irgendeiner anderen Saison mal mitten in der Saison angetreten sind, rauszufiltern. Und da kam natürlich nicht viel. Dann denkst du dir aber auch, was soll er denn auch sagen? Ne? Also er hat natürlich gesagt, was ich ganz gut finde, er wurde gefragt, ob er bereit ist und ob das der richtige Moment ist. Natürlich hätte er wahrscheinlich persönlich lieber die ganze Wintervorbereitung da mitgemacht, Winterpause mitgemacht. Und das kann ich mir natürlich schon vorstellen, aber er hat gesagt, er fühlte sich bereit, er ist bereit. Und ich finde, na gut, das war mal eine ordentliche Aussage. So, kein Rumgewichse da, sondern einfach nur mal klipp und klar gesagt, er ist bereit und jetzt geht's mal los. Ich bin mal wirklich gespannt, wie der mit Nikolai Müller und Wallacy dann da mit 96 was reißt. Jetzt natürlich heim gegen Leipzig. Ist natürlich ein spannendes Spiel. Habe ich mir überlegt, ob ich da hingehe. Jetzt geht's aber los hier. Da bin ich aber platt, aber. Da bist du platt, ne? In die Langnese-Kurve. Nur Pocho. Okay. Das brauchst du gar nicht so despektierlich sagen. Ich gehe nur in die Langnese-Kurve. Ja. Ricky, was hältst du von Thomas Doll? Ja, ich weiß nicht so richtig, warum ich so ein schlechtes Bild habe von Thomas Doll. Ja. Das ist mir selber noch ein Rätsel. Das liegt wahrscheinlich an seinen TV-Auftritten, denn so als Trainer fand ich ihn jetzt nicht abgrundtief schlecht oder so. Also das war jetzt für mich nicht der Inbegriff von faulem Ei, so im Trainergeschäft. Aber alles, was so danach kam, fand ich ihn nicht sonderlich sympathisch. Aber eins muss ich sagen, die Zeit, als er in Hamburg da wirklich für Furore sorgte, die war schon cool. War ein geiler Fußball. Und ja, also fand ich eigentlich schon interessant, aber ist denn die Art, wie er Fußball spielt, die richtige Art, wie sie Hannover 96 gerade in diesem Abstiegskampf braucht? Kann man ich weiß sagen, nicht mal, oder? Wie der Fußball spielen lässt. Der hat doch schon bejahenden Offensivfußball spielen lassen. Ich weiß es nicht. Also in Dortmund definitiv nicht. Nicht? Aber nee, in Hamburg? Absolut nicht. Nee, in Dortmund war eine Defensivkatastrophe. Ich meine, in Hamburg war das so ein relativer Euphorie, die der da einfach hat. Du darfst ja auch Siege nicht gleich mit tollem Spielstil gleichsetzen. Doch. Nein. Natürlich darf ich das. Ob das richtig ist oder nicht, das lass man mir überlassen. Aber ich darf das nicht. Kannst du so machen, ist dann halt nur Scheiße, ne? So. Also es war ja so, dass man da auch ein bisschen anderen Fußball gespielt hat als heutzutage. Also ich kann mich erinnern, dass die da ja mit einer Raute gespielt haben. Also ich weiß nicht, ob du damit noch so viel Erfolg hättest. Und es wird vielleicht auch schwieriger, ja, ohne Van der Vaart dann nochmal ein ähnlich kreatives Spiel. Stimmt, das war so um 2006 rum, ne? Ja. Aber wenn Silvi als Co-Trainer noch kommen würde, würde es vielleicht gehen. Silvi Mais als Co-Trainerin bei 96. Aber apropos Co-Trainer. Jens Lehmann. Oh. Ich bin sehr froh, dass meine Mannschaft noch vorher gegen Augsburg spielen durfte. Mhm. Weil sonst wüsste ich nicht, wie es ausgegangen wäre. Ich kann mich erinnern, dass Ricky, wo wir noch abfällig über den geredet haben in irgendeinem Talk, hat Ricky positive Worte über ihn verloren. Und die kaufe ich dir auch ab. Ja, okay. Ja, was soll ich denn zu Jens Lehmann sagen? Ich verstehe halt immer nicht, wie man die Leute direkt erstmal vorverurteilt, bevor sie da überhaupt einen Job begonnen haben. Da stellen sich irgendwelche Kasper über diese Leute und sind jetzt der Meinung, dass die ja vielleicht irgendwie nicht so richtig ins Trainerbusiness passen. Also ich habe halt dafür keinen Anhaltspunkt. warum es bei Lehmann jetzt nicht funktionieren soll. Der ist ein bisschen kauzig, der ist ein bisschen merkwürdig, das stimmt schon, aber vielleicht tut das diesem Augsburger Umfeld auch gar nicht so schlecht, weil das sind ja eher schon so Biedermeier und vielleicht ist dann so ein ich will jetzt nicht sagen Querdenker im Sinne von Matthias Sammer, aber es geht schon in eine ähnliche Richtung, vielleicht ist das gar kein schlechter Input sozusagen. Ist das für dich vielleicht ein Vorgreifen auf eine eventuelle Trainerentlassung seitens Baum? Das glaube ich nicht, weil ich denke, das würde den potenziellen neuen Trainer ja direkt schwächen. Also wenn Lehmann Cheftrainer werden würde dann. Ja, genau, aber das würde ja eigentlich schon mal, er müsste ja jetzt erstmal unerfolgreich sein mit Baum und dann müsste er die Mannschaft übernehmen und dann müsste alles gut laufen. Ja, aber unerfolgreich ist er ja schon lange genug. Er hat seit 10 Spielen nicht mehr gewonnen, ne? Ja, aber Lehmann müsste praktisch in diesem unerfolgreichen Team ja jetzt erstmal mitarbeiten. Also er ist ja erstmal Teil des Nicht-Erfolgs sozusagen. Eigentlich möchtest du ja wenn du einen Trainerwechsel vollführst, vor allen Dingen so dann in der Rückrunde, weiß ich nicht, dann denkst du ja dir wahrscheinlich... Erfolg so, ne? Ja, du möchtest jetzt so einen Impuls damit freisetzen irgendwie. Und das finde ich immer schwierig, wenn du dann den Co-Trainer direkt auf die Bank setzt. Da hättest du auch gleich den Haupttrainer sitzen lassen können. Mhm. Also das ist so meine Erfahrung. Das kann natürlich funktionieren. Man weiß natürlich jetzt nach diesen Aussagen von Hinteregger nicht, welche Rolle Baum innerhalb der Mannschaft so einnimmt. Ja, aber es ist ja schon sehr eskaliert, ne? Wenn man diversen Quellen glauben darf, ist es ja auch so, dass Hinteregger schon der Wechsel nahegelegt wurde. Ja, wurde auf jeden Fall jetzt suspendiert. Also da darf ich nicht am Training teilnehmen. Und ich meine... Ist natürlich eine Frage, ob das alles so okay ist. Ne? Muss man, ich meine, klar, man schießt nicht gegen seinen Arbeitgeber. Damit bist du auf verlorenem Posten. Ach, nichtsdestotrotz hat er ja nur gesagt, er findet keine positiven Worte für den Trainer. Er hat ja nichts Abfälliges oder sowas gesagt. Ja, es war schon der maximale Diss gegen deinen Trainer, den du so in der Bundesliga hören kannst. Natürlich. Und man muss ja auch sagen, zu Hinteregger kann ich halt sagen, der ist nicht umsonst nicht in Gladbach geblieben. Das sind Typen, die gefallen dem Eber nicht und die bleiben nicht in Gladbach. Gibt es einen Typen, den Eber abrasiert? Ich glaube, da gab es schon eine Menge. Das kriegt man nur nicht so mit. Ja. Ich sag dir mal eins. Eberl ist jemand, der jedem eine Chance gibt, auch ein zweites und ein drittes Mal, sehe Bobadilla, sehe potenziell jetzt auch die aktuellen heißen Wechselgerüchte um Kruse wieder zurück nach Gladbach. Ja, wollte ich nur ansprechen. Ich glaube, dass das Hinteregger einfach... Bist du da eigentlich schon wieder? Das ist ja wirklich... Das gibt's doch gar nicht. Der sitzt ja den ganzen Tag zu Hause und jetzt zwei Tage in der Podcastaufnahme muss er wieder sein Kuchenstück da rauskramen irgendwo. Sein Kuchenstück. Aber er hat doch schon was in der Fresse. Er hat die Mischung da, die Knabbermischung. Das gibt es doch nicht! Auf jeden Fall glaube ich, dass das Hinteregger einfach charakterlich nicht so in eine Mannschaft passt und deswegen da sich auch schon mehr erlaubt hat und jetzt halt auf dem Abstellgleis steht sozusagen. Ich glaube, der setzt sich nicht durch da in der Konfrontation zwischen Baumreuter und Hinteregger. Also ich glaube nicht, dass Hinteregger da als Gewinner war. Baumreuter? Ja, Baum und Reuter. Ach so. Das ist keine Marke. Hitlerneger. Ich weiß gar nicht, was er soll. Hinterneger oder Hitlerneger? Das hast du jetzt aber gesagt. Ja, aber wirklich. Hitlerneger? Ja. Wer? Ich kenne die alle gar nicht. Ich weiß nur, dass in Augsburg der Baum brennt. Fums und Grätsch. Immer Pumps und Pumps. Pumpsig. Übrigens, liebe Grüße. Ja, Küsschen aufs Nüsschen. Wow. Ach ja, schön. Meinst du, Max Kruse ist nichts für euch? Doch, doch. Also, es wird ja auch schon, lass mal kurz über Gladbach reden, da sind wir auch schnell damit durch. Wo soll denn der da noch spielen in diesem Ensemble? Guck mal, pass mal. Es ist ein Stahlensemble. Es ist in Gladbach im Moment eins los. Hä? Ich sag das seit Wochen, dass darüber nicht berichtet wird und so. Das geht auch weiter. Das merkst du auch dieses Wochenende wieder. Aber die Gladbacher spielen einfach unglaublich erfolgreich im Moment. Ja, haben, und das kriegt wurde, noch keiner mit. Das wurde in dem Bildzusammenschnitt auf YouTube auch gesagt, haben den besten Torhüter der Bundesliga momentan. Ja. Hab da. Und, Janni. Und, dazu war es beim letzten Spiel so, dass wenn du dir den Jubel nach beiden Toren angeguckt hast, hast du gemerkt, wie viel Feuer in der Mannschaft ist. Man muss natürlich dazu sagen, dass es für beide Spieler was Besonderes war. Wendt ist jetzt Rekordlegionär bei Gladbach. schießt dann im gleichen Spiel noch ein Tor, rastet völlig aus und dann dieses unglaubliche Traumtor von Flacco, der anscheinend zu schlecht für Stuttgart ist. Ja, das ist aber auch wirklich. Da sieht man, was da noch von, auf der Bank lauert. Also es geht erfolgreich weiter und es kann auch gerne so weitergehen. Also bitte, danke. Ich muss gerade der Bischle noch mal lachen. Ja. Über Ricky, weil er so geschrien hat gerade. Es kam gerade erst an. Ich verstehe das Fressverhalten einfach nicht. Ich verstehe es einfach nicht. Aber wir gut, haben lass am uns Anfang über was anderes sprechen. Ich bin hier aber auch falsch eingeschüchtert. Darf ich euch von meinem Krankenhausbesuch erzählen? Oh, da habe ich am meisten mich drauf gefreut. Nee, weißt du, wir müssen uns hier ewig anhören, wenn du in Berlin Dünnpfiff kriegst oder hier mal auf dem dich nicht traust, zu kacken oder aus der Kackbude rauszukommen, weil da andere Leute sind und schmierst dir dann den Arsch mit deiner Unterhose ab. Aber wenn ich mal hier wirklich im Krankenhaus liege und die Leute gar nicht mehr wissen, holen wir ihn noch mal zurück ins Leben. Dann also wo ich das Foto gesehen habe von deiner Verletzung, so möchte ich es jetzt mal wohlwollend bezeichnen. Ja. Ja, also das ist aber wirklich schon übertrieben. Es ist der ganze Nagel. Es ist ey, der mal ganz Nagel ehrlich, ab. Du kannst doch nicht so ein Bild posten. Und also da lacht doch jeder drüber. Also bei mir hat man da früher gesagt, ja, brauchst du ein Pflaster oder ein Tempo? Das waren eigentlich die zwei Optionen, aber nicht muss ich zur Notaufnahme. Ist der Finger dran oder nicht? Partiell ja. So. Noch. Ein bisschen Uhu. Das ist bisschen im Kindergarten, da klebt man ein bisschen Uhu. So machen das die ganzen MMA-Kämpfer nämlich auch. Die machen mit Uhu, machen die sich die Cuts zu. Da klebst du das Ding zu, wickelst den in Seva ein, ein bisschen Ding drüber, Alufolie und dann geht's weiter. So, am Freitag muss ich nämlich nochmal hin. Da kommt der Verband ab. Ach, ich dachte, da wird der Finger amputiert oder irgendwas. Nee, viel schlimmer. Muss erstmal abschwillen, oder? Bevor man röntgen kann. Ja, nee. Gut, dann, wenn ich sage, Mensch, dann klatsche ich das nächste Mal Applaus, wenn du sagst, ich bin mal wieder in Berlin, hab Durchfall und kack da ins Mercado. Kannst du gerne machen. Dann sage ich, das ist wunderschön. Aber wenn ich hier wirklich mich an dem letzten Zipfel des Lebens klammere, womit denn? Du kannst dich doch gar nicht festhalten ohne den Finger. Mit dem Arschbacken habe ich mich zusammen. Mit dem Arschbacken. So, wenn das am Freitag absehbar ist, dass der Rest Fingernagel Fingernagel, sagst du. Wenn das absehbar ist, dass der Rest Fingernagel nicht wie gewohnt wieder nach vorne wächst, sondern nach unten, denn das kann durchaus sein. Ja. Erzuhlte mir die Frau. Kann das, warte mal, bevor du es erzählst, ein Tipp von mir. Chemotherapie. Dann kann es wirklich so sein. Und da wurde mir schlecht. Mhm. Dass ich eine Spritze in die offene Wunde kriege. Boah. Ja, gut. Nee, jetzt mal ehrlich, nee, guck mal, wir haben schon Viertel vor sieben und ich muss auch bald ins Bett. Ich bin schon über 30. Das tut doch bestimmt weh, so eine Spritze mitten in die Wunde. Ricky, du bist so ein. Also kannst du gar nichts mehr zu sagen. Was ist denn jetzt los? Ich hab doch. Also weißt du, vorhin telefonieren wir noch miteinander und du lässt das über diesen einen von Sebastian von 90.3. Weißt du, da lässt das du noch, was das für ein arrogantes Arschloch ist. Und jetzt darf ich mir hier nicht mal emotionale Geschichten vom Leibe reden. Das kann ich aber auch ganz gut zurück. Es gibt doch gar keinen Sebastian bei 93. Ja, genau deswegen, ja. Ach so. Nein, aber Chris, ich komme ein bisschen näher ans Mikro, um dir meine volle Unterstützung zuzusagen. Ja. Ich habe zwar am Freitag spät. Ihr habt doch die Geschichte noch gar nicht zu Ende aber erzählt. Aber das sage ich im Vorfeld. Das sage ich im Vorfeld. Wenn du einfach per WhatsApp oder per Instagram-Story davon berichten möchtest, wie das so abläuft und wie du es schaffst, damit umzugehen, dann mach das einfach. Bin bei dir, wirklich. Oder was ich noch empfehlen könnte, wäre, dass du jetzt mal kurz im Telefonbuch die Nummer von Alex Alves dir raussuchst, dem weltbekannten Hertha-Fußballer. Der hatte ja mit ähnlichen großen Problemen schon der in seinem tot. Leben zu kämpfen. Er ist tot, aber er ist, glaube ich, dann, als er gestorben ist, an einer richtigen Verletzung gestorben. Zum ersten Mal hat er wirklich was gehabt. Das war sein Problem. Ist aber schon lange tot. Der ist doch irgendwann, wann ist denn der gestorben? Ich glaube, mit Falco zusammen, so um die 2010 Zeit. Also da schüttelt es mich wirklich, dass du so abfällig über gute, tolle Menschen sprichst, die tot sind jetzt. Der Pocho, wa? Der Pocho, wa? So, jetzt hört mal zu. Wenn es absehbar ist, dass der Nagel nicht wie gewohnt gerade wegwächst, sondern eine Biege nach unten macht. Muss ins Nagelstudio und mal feilen oder was passiert dann? Dann kriege ich in die offene Wunde eine Spritze, eine Betäubung. Und dann wird der Restnagel gezogen. Nee. Das habe ich mir selber gemacht. Habe ich eine Palette mit Steine auf meinen mit Stein Daumen gestellt? Nee, mit Steine bei mir in dem Fall. Mit Steine und dann habe ich das rausgezogen getan. Ja. Ja. Und dann war den Fußnagel vom Finger weg. Ja, also wie gesagt, also allen Menschen, denen ich es erzählt habe, die waren zu Tode betrübt, die haben gesagt, mir wird schlecht, als ich da die Nagelziehgeschichte erzähle. Ja, aber da sieht man auch wieder, Chris, da sieht man halt wieder den Unterschied. Der Ricky und ich, wir sind auf dem Dorf aufgewachsen. Da sieht man den Unterschied zwischen Ricky und Menschen. Nee, da war es halt so, da bist du nach Hause gekommen, als 7-8-Jähriger warst du total am Heulen, weil dein halbes Bein ab ist. Ja. Und dann hat Vater da drauf geguckt und hat gesagt, ja, mach Spucke drauf, das geht schon. Und es ging. Und es ging. Es ist einfach wieder zusammengewachsen. So, bei dir als Stadtmensch war es halt so, dass wenn man dann, nachdem man komplette Knie, Arm, Handgelenk und Kopfschoner beim Skaten anhatte und dann hingefallen ist und doch mal eine kurze Schürfwunde hatte, dass man dann natürlich in die Notaufnahme gefahren. Na, erstmal hat man jemanden angezeigt. Ja. Jemanden, einfach mal aus Verdacht heraus. Übrigens, kein Schmerz so schlimm wie der Abgang von Hannes Wolf. Das möchte ich an der Stelle mal sagen. Also das war für mich das Schlimmste, was ich in den letzten Jahren erlebt habe. Gott, das ist ja richtig herzergreifend. Ach, ist das denn so schlimm für dich, dass wenn du da Spiele vom HSV siehst und ihn an der Seite siehst, jubeln siehst, vielleicht sogar im Moment sehr oft, tut das immer noch weh? Ja. Oh. Ich halte sehr viel von diesem Trainer. Na gut, das kann ich unterschreiben. Und ich wäre froh, wir hätten mit ihm weitergemacht. Ja. Ich bin der Meinung, dass es jetzt aktuell mehr Spaß machen würde, dem VfB beim Fußballspielen zuzuschauen. Ja, naja. Hannes kann es. Aber Hannes kann es, ja? Ja. Ist schon soweit. Ist soweit. Ja. Ja, also sitzt jetzt da mit pochendem Finger und auch pochendem Herzen, weil so ein bisschen die Sorge besteht, dass man dir den Fingernagel ziehen kann. Aber ich kann dir wirklich sagen, es ist echt nicht so schlimm, einen Fingernagel gezogen zu bekommen. Die Spritze, man kann doch nicht aber eine Wunde spritzen. Ja, aber das ist im Endeffekt gar nicht so viel schlimmer, als wenn sie so irgendwo reinspritzen. Ich habe mir nämlich mal den Fußnagel ziehen lassen, weil der so komisch verwachsen ist. Und da kriegst du auch eine Spritze. Und ganz ehrlich, das ist jetzt nicht irgendwie so ein Mega-Hammer, der da reingejagt wird, sondern eher so ein bisschen größer als das, was man beim Zahnarzt so bekommt. Also es ist alles soweit vertretbar. Das Schlimmste war für mich damals so die ersten Stunden danach, als dann die Betäubung aufgehört hat. Und dann ging es eigentlich schon. Also das war jetzt wirklich nicht so dramatisch. Es war nicht so dramatisch. Aber ich hatte selbstverständlich auch ein bisschen Sorge, dass das wehtun kann. Es klingt unheimlich schmerzhaft. Ja. Aber es ging. Es ging wirklich. Es ging, meinst du? Ja, ich habe also vom Ziehen selber gar nichts gemerkt. Das war nur unangenehm, dass es halt, also vor allen Dingen, es war halt der Fußnagel, der natürlich dann auch nochmal sehr groß ist. Ja. Und das, also vom großen Onkel. Es ist schon, der linke Zeigefinger, ist es bei mir, der, ja, nun, wir können es sagen, wie es ist, nicht mehr da ist. Ja. Ja, du machst Dinge mit, das ist im Endeffekt schon unmenschlich. Wir machen uns ja darüber so ein bisschen lustig. Ja. Aber auch nur, weil ihr verlegen seid. Ja, wir sind die blöden Witze machen, wenn es die ganze Zeit die Luftlöcher gibt bei der 747 oder so, ja. Wo alle anderen Angst haben und wir machen die doofen Witze. Haha, es wird doch nicht so weit sein. Noch schnell ein Gebet absetzen. Ja. So, das sind wir, weil wir uns Sorgen machen. Ja. So sind wir einfach. Nächstes Thema. Nee, aber das ist mir wichtig, dass du am hinten raus nochmal sagst, dass wirklich, dass ihr euch so Sorgen macht um mich. Ja, ja. Als ich das Bild gesehen habe, stockte mir der Atem. Ich konnte im Endeffekt, ich war froh, dass ich gesessen habe. Ja, und ich bin rechts rangefahren. Ja, erstmal. Rechts rangefahren, genau. Rechts rangefahren, dann bin ich in Tränen ausgebrochen im LKW und hab deine Kerze angezündet. Aber dann hast du schon angerufen. Ja. Das war schlimm. Seit lange mal wieder. Ja, ich war auch völlig überrascht. Ich dachte, es gibt irgendeine Notsituation, die es ja auch gab, muss man sagen. Ja. Aber ja, gab gar keine so konkrete. Dann kommt vom Exitus. Proxitus? Proxima Centauri? Wisst ihr, was ich gerade für ein Problem habe? Ich kann nicht schlafen. Ha! Ich habe tatsächlich zum ersten Mal in meinem Leben Schlafprobleme. Oh. Ja, und jetzt laufe ich manchmal, also nervt natürlich. Nimmst du einen Baldrian oder so? Nee. Ich denke mir, das ist eine psychische Sache, das musst du selbst in den Griff kriegen. Ja, mach mir das. Das setzt dich natürlich noch viel weniger unter Druck. Doch, das setzt mich natürlich unter Druck. Ich gehe wirklich immer ins Bett und denke, wirst du jetzt schlafen können? Du wirst doch wohl jetzt schlafen können. Und dann beschimpfe ich mich auch manchmal. Du Schlampe, schlaf jetzt. Okay. Ja. Aber es ist merkwürdig. Ich hatte mal 2-3 Nächte. Übrigens, das kann ich auch erzählen. Weißt du, woher das kommt? Also ich bin mir relativ sicher, dass ich weiß, woher das kommt. Nämlich meine komischen Trainingszeiten. Ich glaube, das hat mein Körper völlig abgefuckt. Mhm. Dieses mitten in der Nacht aufstehen, 2:30, 3, da hat sich der Körper irgendwann gedacht, fuck you, ich bin jetzt einfach rund um die Uhr wach. Ja. Und es war so, dass ich dann manchmal so mitten in der Nacht aufgewacht bin und konnte dann wirklich nicht mehr schlafen. Als wäre ich wach, aber man fühlte sich nicht wach. Und das hat dann dazu geführt, dass ich auf einmal den Gedanken hatte, was machst du eigentlich, wenn du jetzt nicht mehr schlafen kannst? Und dann ist natürlich, das ist dann so eine psychologische Nummer. Siehst du, du kannst ja nicht mehr schlafen. Hab ich doch gesagt, versuch's doch. So ein unterbewusster Kampf zwischen einem normalen und einem geisteskranken Menschen, gerade bei mir. Aktuell führt der Geisteskranke. Ja, aber das Wichtigste, du wirst wahrscheinlich den Kampf gegen deine Geisteskrankheit nicht gewinnen, aber wichtig ist, dass du ihn führst. Ja, klar, das ziehe ich durch bis zum Tag und dann geht's irgendwie mal auch wieder irgendwann. Ich denke auch. Den Schlaganfall hätten wir auch für heute. Ja, das ist manchmal, ich habe mir gedacht, dass ich ab und zu mal ein paar Buchstaben weglasse, um ja, nicht immer so aus dem Vollen zu schöpfen. Gesprochenes Kreuzworträtsel, genau, ja. Genau, das Glücksrad bin ich sozusagen, ja. Erik Meissner, Peter Bond, das war in der Zeit. Ja, aber da bin ich immer der Meinung, solange du nicht ernsthafte psychologische Probleme hast, musst du das mit dir selber ausmachen. Musst du mal eine vernünftige Droge. Pocho, was faltest du da gerade? Oh ja, Pocho, was du sagst, ist genau das, was ich die ganze Zeit denke. Ja, wirklich. Aber du kennst mein Problem. Ja. Obwohl, jetzt kenne ich ein paar Leute, die, sagen wir mal so, ich vermute, dass ich jetzt ein paar mehr kenne. Denn ich war am Donnerstag mal wieder beim Tweetpass und da war richtig, war im Endeffekt war halb Stuttgart da, kann man sagen. Mhm. Da wurde richtig aufgewartet und ich kann mir vorstellen, dass der ein oder andere, beziehungsweise die ein oder andere, dem Cannabis nicht ganz, ja, abgeneigt ist. Also mal gucken, was sich da noch so an Freundschaften ergibt über die Zeit. Oh. Ja. Schön. Ist schön. Es ist schön. Am Samstag hatte mein bester Kumpel Geburtstag. Nee, das hat. Geht's ja, so weit? Nee, ja. Ich weiß immer nicht, wie sehr nicht. Uns die Menschen hassen, wenn wir erzählen, dass Menschen Marihuana in aller Couleur. Ich wusste gar nicht, was es da alles für Produkte gibt. Ich wusste gar nicht, dass die Produktpalette so groß ist. Ich glaube, das sind alles. Für die wenigsten, weil das für die meisten völlig normal ist. Es gibt wirklich alles, ne? Ja, es gibt alles. Es gibt, glaube ich, nur noch mehr Shisha-Tabaks und mehr Skittles auf der Welt. Ich glaube, dass es, wenn du nach nur Aroma gehst, ohne die Sachen, gibt es wirklich alles. Also es gibt von Backwaren über Süßwaren, über Getränkezusätze, gibt es alles. Und jedes fucking Tor wurde bis Ende der 80er Jahre, Torwartnetztor wurde bis Ende der 80er Jahre aus Hanf gemacht. Also, Dichthanf kenne ich. Ja. Dichthanf, da habe ich nämlich hier an der Spüle irgendwas gemacht und da habe ich im Baumarkt Dichthanf gekauft. Jetzt mal Kakao draus gemacht. Warum? Weiß ich nicht. Kakao wirkt bei Tieren recht gut. Wir haben mal einen Hund damit gefüttert. Kennt ihr Koffein-Kakao? Ja. Das ist ganz lecker. Ja. Aber hast du viel Zucker? Ja, gut, klar. Was sagt er denn zum Nicht-Transfer von Hudson-Odoi? Ja, ich sag also, mal so. Ist ein Schmierentheater. Wenn es jetzt schon nicht klappt bei so einem Spieler, den kein Mensch kennt, wie soll das denn da mal werden, wenn das wirkliche Weltklasse-Spieler ist? Ja, das stimmt. Er legt den Finger, Chris, in die Wunde, weil das kann. Ja, also ich hab. Lächerlich, der Verein inzwischen. Ja, Entschuldigung, ist das denn falsch, was ich sage? Nee, das ist lächerlich. Du hast völlig recht, aber. Es hieß mal, wenn der FC Bayern möchte, den bekommt er auch. Ja, aber 46 Millionen für einen 18-Jährigen. Ja, wer hat denn damit angefangen? Es war euer Brazzo. Eben. Der hat doch gesagt, der ist doch so gut wie da. Was? Der hat doch gesagt, der ist so gut wie da. Da fehlt bestimmt noch Jets Unterschrift. Wobei, man muss dazu sagen, wenn Brazzo sagt, der ist so gut wie da, kann es auch einfach nur ein grammatikalischer Fehler gewesen genau. sein. Er wollte was ganz anderes sagen. Ja. Der wollte zum Beispiel sagen, er ist so gut wie, wie heißt der von Dortmund, wie Sancho. Und Vidal. Würde er ist so gut wie der sagen. Er ist so gut wie Vidal. Vielleicht. Und hat gesagt, er ist so gut wie da. Aber meinte er ist so gut wie der. Ja, aber das ist auch wirklich lächerlich, dass man nicht über einen du sagst jetzt als Bayern-Fan, klar, du ergreifst Partei für deinen Verein, kann ich auch verstehen, aber da ist du doch sagst, nichts mehr dazu. Wir wissen, der FC Bayern ist doch alles. Ja, ich glaub, die Schranke war doch ein Symbol. Die Schranke im Sommer war ein Symbol. Ja, was da abgerissen wurde, das war mehr als eine Schranke zu einem Parkhaus. Das war eine komplette Leidenschaft, ein Leben. Ein Leben als FC Bayern-Fan wurde da abgerissen. Ja, das habe ich schon gemerkt. Als ich im Sommer. Du, da ging's los mit Juve. Auf einmal holt er sich The Zone und guckt sich jedes Juve-Spiel an. Das sagt doch schon alles. Das ist wie eine Affäre gewesen. Der Cristiano, ne, der trifft und schaut als Bayern-Spiele. Ich glaube, der Juve hat eine Affäre gesehen. Mit Juve. Habt ihr Juve Lazio gesehen? Der hat eine Fickbeziehung mit Juve. Ich glaube, es ist schon mehr. Meinst du schon mehr? Meinst du, er liebt Juve? Habt ihr Juve Lazio gesehen? Nein, natürlich nicht. Warum Juve ist Immortal. Es gibt nicht mehr den Immortal Hulk Hogan. Es gibt das Immortal Hulk Juve. Ja, wirklich. Ja. Die waren 90 Minuten die deutlich schlechtere Mannschaft. Liegen 0-1 hinten und dann Schnitt 2-1 gewonnen. Warum? Weil Cristiano Ronaldo die Eier in der Hose hat und einen Elfmeter wie ein Geisteskranker in die Mitte Das ist ein Abgewichser. Ja, es war schon ein ziemlich geiler Move, da so einen Elfmeter rauszuhauen. Aber was sagt ihr denn? Darf ich da noch mal kurz fragen? Ich muss doch jetzt kurz meine Emotionen noch mal kundtun. Zum FC Bayern München, wenn mir hier gesagt wird, dass ich diesen Verein nicht mehr liebe. Ja, man kann es ja nicht verübeln, dass da keine Beziehung oder keine Liebe mehr im Sommer zwischen dir und dem FC Bayern auf dem Parkplatz der Allianz Arena durch die Schranke gefahren bin. Da war das kein Missgeschick oder so. Es war ein Zeichen. Es war ein Zeichen an Uli Hoeneß, Kapital Brazzo, und Rudi Völler. Ja, wer heißt der? Karl-Heinz Rummenigge. Diese symbolträchtige Aktion sollte zeigen, wir Fans, wir öffnen euch die Tore. Die Tore zu unseren Herzen. Ihr seid immer herzlich eingeladen, uns mit eurem Fußball, den ihr uns kredenzt, zu verzücken. Und dann am Ende auch Spaß zu bereiten. Chris, eigentlich war es auch ein ganz anderes Symbol, wenn du ehrlich bist. Das sollte die Schranken im Kopf niederreißen. Ja. Das war eigentlich das Bild. Denkt größer. Holt nicht nur die Sebastian Rodes und Jan Schlaudraffs. Rudi, Schlaudraff, Rode. Das ist ein Material, das ist bodenständiges Arbeitsmaterial. Wagner noch zu nennen, der jetzt Wagner nach China. Geil. Großes Missverständnis gewesen. Wir alle haben gedacht, er verdrängt Lewandowski Mario einfach. Ja, aber man muss ja auch dazu sagen, ne, auch Player angeblich mit Angebot aus China. Ne? 50 ja, das können sie auch gerne haben. Aber 50 dann sagt Mille? Er wohl, ist zu wenig. Ja, eben. Was soll denn das? Da lache ich mich tot. Ja, 160. Tot lache ich mich da. 160. 160. Ich habe auf meinem Handy seit neuestem ein Wolfgang Dietrich Soundboard eingerichtet. Mir selber habe ich das eingerichtet und habe auch schon letzte Woche Freitag in meiner VfB-Timeline begonnen, Tweets von VfB-Influencern mit Wolfgang Dietrich zu kommentieren. Gibt es noch welche außer dir? Ja, gibt es einen noch. Also, ich kann euch ja mal kurz vorspielen. Nee, ihr könnt ja mal reden und ich kann dann immer, ach nee, ich höre die aber nicht. Ich habe die leider nicht beschriften können. Also, ich habe sie beschriftet, aber man sieht es natürlich auf dem iPhone nicht. Ich hätte zum Beispiel mal das hier anzubieten. Ich muss ein bisschen lauter machen, glaube ich. Ja, ich merke es auch gerade. So, weil ich bin ein Leisetreter, das muss man nochmal sagen. So, jetzt aber. Größenwahnsinnig sind wir nicht und werden wir nicht. Wir sind größenwahnsinnig, sind wir nicht und werden wir nicht. Dann habe ich noch eine Aussage, die so aktuell ist wie selten zuvor. Wir haben erklärt, wir wollen in 4 Jahren im ersten Drittel der ersten Liga mitspielen. So. Ja. Das könnte nochmal wichtig werden, dachte ich mir. Und dann gibt es auch noch. Okay, was Sie hören. Ja. Oder? Ich kann Ihnen nachher erzählen, dass Sie das, was Sie gehört haben, falsch ist. Ja. Wo du das sagst, ich habe auch ein Soundboard von Uli Hoeneß mit mir gemacht. Für eure scheiß Stimmung. Da seid ihr auch verantwortlich. Ja, ich spiel's mal ab. Ich hab das nämlich wirklich. Kann Nichtskönner. Originale Nichtskönner. Das ist Uli Hoeneß gewesen. Ja. Ja, möglich. Kennt ihr nicht Ronny Schäfer? Nee. Ist hier eine Baustelle für Vollidioten. Genauso eine Vollidioten, wie diese Norweger sind. Vollidioten. Kennt ihr den nicht? Ja, dieser Gärtner? Das ist dieser Kranbauer. Ja, Kranplätze müssen verdichtet sein. Und hier soll ich jetzt 60 Tonnen drauf abstellen? Haben die Leute einfach keine Lust hier oder was? Weiß ich nicht. Muss mal fragen. Sollen wir nach Hause fahren? Kennt ihr nicht? Nee. Sag mal, wo seid ihr denn? Kranplätze müssen verdichtet sein. Das ist doch ein popkulturelles Weltkulturerbe, ist das doch. Ist an mir vorbeigegangen, tut mir leid. Gar nichts, zusammenpacken, Ende. Naja, gut. Nee. Pocho? Ja. Mal ernstere Themen. Mhm. Sandro Wagner zu Stuttgart. Was sagst du zu dem großartigen Eigentor? Nee, Abseitstor. Mhm. Dass der, wer hat's denn eigentlich geschossen? Ach ja, Wendt da reingeballert hat. Mhm. Dann, also, als ich mit meinem besten Kumpel telefoniert habe, kam als erstes, die Augsburger sind ja verpfiffen worden. Das war ja ein klares Abseitstor. Ja. Erstmal in der normalen Geschwindigkeit, wenn man sich's normal anguckt, kommt kein Mensch darauf, dass das Abseits ist. Naja. Nichtsdestotrotz ist es Abseits. Das finde ich fair von dir. Andererseits ist in diesem Spiel so viel Komisches passiert, was gar nicht so die Erwähnung findet. Wie als der Elfmeter geschossen wurde von Hofmann, als dieser Augsburg-Spieler an der Seite da den Handschuh gemacht hat. Ah, oh, der Gregoritsch, was für eine dumme Fresse der hat. Sieht aus wie Pippi Langstrumpf ohne Titten. Ohne Scheiß. Absolut, also. Und das muss man auch mal da draußen stellen, was das unsportliche Husos sind da. Hurensöhne, meinst du? Genau die. Ah, okay. Hm. Und nur nochmal nachfragen. Aber wirklich. Aber man muss, nichtsdestotrotz muss man, wenn man einfach das Regelwerk nachschlägt und einfach mal guckt, wie die Situation ist, steht da halt nur noch der eine Spieler von Augsburg und Stindl greift klar durch sein Verhalten zum Ball hinzugehen ein ins Spielgeschehen, verwirrt dadurch den Torwart der Augsburger und so hätte das Tor eigentlich nicht zählen dürfen. Ich glaube, Danzo war eher das Problem, der auf der Linie stand und den Ball viel zu spät sah. Und deswegen einen Fuß nicht so schnell von der Matte bekommen hat. Ich muss mal sagen, zu dieser Elfmeter-Geschichte, da war es ja so, dass euer Elfmeterschütze, Windenrufer oder wie der heißt, davon gar nichts mitbekommen hat, dass der Kasper da an der Seite rumgehampelt ist. Nichtsdestotrotz gehört ihm natürlich ordentlich einer auf die Fresse gehauen. Ist natürlich ganz klar. Also bei den Augsburgern stimmt so einiges nicht. Ich werde immer total nervös, wenn ich so einen Mann wie Manuel Baum sehe, der sich natürlich schon durch seinen Trenchcoat einen Namen gemacht hat, aber auch durch Skinny Jeans. Ja. Und das sind mir die Liebsten. So über 40 Jahre alte Wichser mit Skinny Jeans. Da gab es zum Beispiel auch mal den Norbert Meyer, der gerne rumgelaufen ist, wie so ein absoluter Pommes-Wichser. Stimmt, ja, du hast recht. Den habe ich auch schon gehasst, wie nichts anderes. Und dann, jetzt komme ich zu meinem Lieblingsthema, das wäre mir fast durchgegangen. Ich habe die ganze Zeit überlegt, was eigentlich mein Lieblingsthema war des Wochenendes. Aber ich wollte noch kurz einen Huso-Gag machen. Ja. Ist nicht Kevin Kühnert der Vorsitzende der Husos? Was war dein Lieblingsthema? Ich glaube Kohfeldt, oder? Ja, aber jetzt ist mein Momentum ein bisschen weg. Aber ich warte noch auf den Witz jetzt. Der war schon fertig. Ach so. Erstens mal, die Bremer sind für mich der Inbegriff einer Handballmannschaft. Jeder, der spielt, könnte so ein Handballarschloch sein. Wenn ich diese ganze Truppe da sehe, den Bargfrede, diese Eggesteins, die mit 18 so reden, als wären sie 30-jährige Profis, die gehen mir alle so auf den Sack. Und dann, der Schlimmste von allen ist dieser Wichser Kohfeldt. Der geht mir die Nüsse, der Typ. Das gibt es gar nicht. Da steht er beim ZDF im Studio, ja, und diskutiert darum, ob das jetzt Hand war oder nicht. Und man sieht, es ist halt einfach keine scheiß Hand, Mann. Es ist der Oberarm und nicht Hand. Fertig. Es ist nicht Hand. Sowas will ich nicht handgepfiffen sehen. Ja. Punkt, aus, Ende. Und der führt sich da auf, lügt den Reporter an, ja. Indem er sagt, er sei nur vom Schiedsrichter weggelaufen, ohne was zu sagen, um die Situation zu deeskalieren und wurde deswegen auf die Tribüne geschützt. Das ist nicht wahr. Er hat geschimpft. Ich habe es genau gesehen. Und ich sagte eins, diese ganze Truppe, das ist ein Haufen Scheiße. Ohne Scheiß. Das ist die Mannschaft, die ich am meisten hasse. Werder Bremen, jeden einzelnen Spieler, alles so handballfressen. Ich mag den Nuri Sahin ganz gerne. Der spielt doch gar nicht bei Bremen und ist auch nicht Trainer. So sieht's nicht mal aus. Da bist jetzt, ach so. Alexander Nuri Schein. Das gibt's doch gar nicht. Jetzt kommt er, ja, stark. Das kann doch wohl nicht wahr sein. Also, nee, habe ich das nicht gesehen, dass der Hanek sich die Haare abgeschnitten hat? Was? Nochmal so ein Handballarsch. Guck dir mal die Leute an. Genau solche spielen Handball. Ohne Scheiß. Mhm. Und dann geht die auch schon bei Vontora wieder. Die Scheiße, wo sie über Handball labern. Mhm. Mit Zeitstrafe. Ich halte es nicht aus. Das ist für mich was ganz Schlimmes. Sag mal, was für ein Obdachloser ist eigentlich dieser Bob Hanning? Was hatte der denn da für ein Pullover an? Das soll aufhören. Dieses, was soll der Fußball von Handball? Weißt du was? Handball, was soll Handball vom Arsch ficken lernen? Dass die immer hinhalten und schön hinten ins Arschloch einen reinkriegen, das könnten sie sich mal abschauen. Das sind richtige Typen, die sich den ganzen Tag ins Arschloch ficken lassen. Das sind richtige Männer, nicht so wie die Handballer. Das sind richtige, so ein Scheißdreck. Immer diesen schwachsinnigen Vergleich, da drehe ich durch. Da sitze ich am Fernseher und jedes dumme Schwein fängt auf einmal an, über Handball zu reden. Wen interessiert das? Es interessiert sich keine Sau für Handball. Ich habe noch nie jemanden in meinem Leben gehört, der gesagt hat, heute freue ich mich aber auf das Bundesliga-Handballspiel im Fotzloch gegen Kacknase. Niemand interessiert sich für Scheißhandball. Geh mir nicht auf die Nüsse mit Handball. Es interessiert sich keiner für den Scheißdreck da. Ja, am nächsten Samstag könnt ihr die Konferenz sehen mit allen Top-Mannschaften. Was weiß ich, deine Mutter. Ich interessiere mich nicht für deinen Scheißsport. Geh weg mit dem Kack. Oh, ich dreh bald durch, du, mit diesen ganzen Handball-Idioten. Und jeder Depp spricht dann an. Hey, hast du gesehen? Hast du gesehen? Schau mal, jetzt sind sie nur Vierter geworden. Ist ja krass, oder? Nein, es ist nicht krass. Es ist scheiße, interessiert keine Sau. Es ist mir scheißegal, wer Vierter bei der Handballmeisterschaft geworden ist. Das interessiert mich genauso viel wie im Bodenturnen. Nichts davon interessiert mich. Haut ab mit dem Scheißdreck. Mein Gott. Das wäre, glaube ich, der Name meines meines Pornoportals. Hodenturn. Nee, aber ich bin da völlig unnötig aufgeregt hier wieder. Nee, du, diese Handball-Hasspredigt, die habe ich schon vor Wochen gehalten, weiß ich noch ganz genau. Habe ich mit Potschow mich drüber aufgeregt, als sie da auf einmal bei Sky Sport News anfangen, da diese in diesen Pullis, wo Lidl draufsteht, Lidl steht auf den Nationaltrikots der deutschen Lidl. Da würde ich mich fast schämen. Wenn da einer cool wäre und wirklich so ein harter Typ wäre, dann würde er sich nämlich die Nagelschere von Mutti holen und würde sich dieses scheiß Lidl-Logo aus dem scheiß Pulli schneiden. Ich gehe doch nicht mit Lidl-Trikot. Fotze. Das ist so schön, wie die sich die Hand geben nach jedem Spiel, egal wie schlimm das ist. Ey, bei uns tauschen sie die Trikots. Warte mal kurz, dieses Definieren, dass das die viel härtere Sportart ist, dann denke ich mir, ach, fick so mal, die ist aber viel härter, die Sportart. Wenn wir jetzt darauf gehen, dann ist Saw der intellektuell wertvollste Film aller Zeiten oder was? So eine Scheiße. Nee, da müssen sie alle MMA machen auf ihren Matten da. Das ist doch Bullshit. Das ist einfach so dieses, das hat irgend so ein, der Wichser, der auf die Idee kam, Klatschpappen auszuteilen. Bob Hanning war's. Ja, wer auch immer, auf jeden Fall, der sich diesen Schwachsinn ausgedacht hat, der war auch der Meinung, dass jetzt Handball das große Ding sein muss. Und vor allem, das Ding ist ja, wenn es diese zwei Vollidioten gibt, die Handball mega abfeiern und wenn sie dann hinter ihren Laptops einmal vorgucken, wenn sie gerade IT-Pause haben und sich dann wieder ein Handballspiel angucken und darüber philosophieren, ja, ist ja okay, aber geht mir doch damit nicht auf den Sack. Es interessiert sich keiner für Handball, twittert darüber nicht, als wäre es ein Fußball-Endspiel. Es ist kein verficktes Fußball-Endspiel. Da sagen die, wir schalten zur Fanmeile. Was denn für eine Fanmeile, Alter? Haben sie gemacht, wie sahen die aus? Ich hab's nur gehört, ich hab's nicht gesehen. Ich glaube, das sieht dann so aus wie bei uns, wenn in Langenhagen beim CCL Roland Kaiser CDs Fanmeile verkauft oder so. Fanmeile beim Handball. Die will ich aber auch mal sehen. Die Fanmeile beim Handball. Die stehen wahrscheinlich irgendwie vorm iPhone von irgendeinem Typen, der es nach oben hält. Das kann doch wohl nicht wahr sein, echt. Die Fanmeile von der Handball-WM, da zeigen sie wie den Release von einem neuen iPhone, wie sie dann beim Apple Store in Hamburg da die Schlange zeigen. Es ist das Typische, dass man erstmal auch in der Sportberichterstattung, in der modernen Sportberichterstattung zurzeit alles künstlich aufbläst, weil irgendwo Deutschland die Chance hat, irgendwo weit zu kommen. Ja, hast du recht. Das ist wichtig. Es muss Deutschland sein. Stimmt, genau. Ab dem Moment, wo Deutschland dann nicht mehr dabei ist, ist auch direkt eine scheiß Sportart. Ist auch eine scheiß Sportart dann direkt. Du hast es ja so gesehen, die ARD hätte ja nur dann übertragen, wenn Deutschland im Finale gestanden hätte, ne? Das Schlimmste ist für mich, dass jeder verfickte Podcast, der 5 Hörer hat, jetzt anfängt, irgendwelche Handballer einzuladen. Das geht mir so auf den Sack. Hier, ich nenne keine Namen. Die wissen schon genau, wen ich meine. Hier, der Bundesliga-Handballprofi Dieter Koslowski ist heute bei uns zu Gast. Dieter, du hast ja jetzt schon 25 Mal im Champions League-Endspiel gegen Warnemünde gespielt. Schon allein dieses, die Besten der Welt messen sich. Warnemünde gegen Brücken 4. Was? Also, das ist schon so alles, das klingt schon so lächerlich. Diese ganzen Handballmannschaften. Jetzt gucke ich ja, welche Handball-Bundesligamannschaften es gibt. Flensburg, Handewitt. Handewitt, ja. So, da fängt schon an, Handewitt. Was fickt deine Mutter, Handewitt? Das ist so ein Quatsch. Da wird kein Fußballverein aus Handewitt. Ist, kennt du kannst mal nachgucken, wenn du da gerade sowas offen hast. Bei mir in der Nähe war mal ganz ziemlich erfolgreich der TSV Dormagen. So, jetzt pass mal auf. Also ich kenne Lemgo und Gummersbach und Hannover Burgdorf. Die gibt es alles gar nicht, diese Städte. Nee, THW Kiel, ich kenne sie alle. Es gibt Flensburg, Handewitt. So, ja. Flensburg. Flensburg ist in Deutschland nur bekannt durchs Bier. Für die Verkehrskartei. Ja. Sonst ist und gibt's durch Flensburg. Jetzt tun wir mal nicht das Flensburg ab. Ich trinke es aber nicht gerne. Kommt doch aus Rostock. So, dann THW Kiel. Da dachte ich, bis ich 25 war, dass das einfach nur hier die technische Hilfswerk technische von Kiel wäre. Technische Hilfswerkmannschaft. So. Habe ich auch gedacht. Bis heute. Bis 33. Ja. Das stimmt wahrscheinlich. Denn das nächste Dorf ist so klein, dass sie sich einfach direkt den Namen geben von der kompletten Region, nämlich die Rhein-Neckar-Löwen. Das ist also mal voll im Dunkeln gelassen, was das eigentlich sein soll. Rhein-Neckar-Löwen. So absurd. Da sind zwei Flüsse und die nennen sich Löwen. Das macht überhaupt keinen Sinn. Rhein-Neckar-Lachs, Rhein-Neckar-Forelle, sowas würde Sinn machen. Aber Rhein-Neckar-Löwen, das passt doch rein logisch gar nicht. Rhein-Neckar-mäßig gar nicht. Das passt nicht. Dann der SC Magdeburg. Stark. Magdeburg. Ja, da weiß man halt immer noch, dass dieser Kretsche, der Kretsche war ein Kretsche, ja. Verrückter Vogel, der Kretsche war ein verrückter Vogel. Ja, weil er tätowiert ist und so einen Akzent hat. Weil so ein Akzent, war? Ja, ist auch ein verrückter Vogel. Füchse Berlin, da war der Torwart, der die Olle von Rammstein gebumst hat. Ach. Jetzt geht's schon weiter. MT Melsungen. Melsungen. Mhm. Also, was ist denn Melsungen? Da muss ich gleich mal nachgucken. Kennt jemand von euch Melsungen? Nein. Nein. So Melsungen. Ist ein Scheißloch, steht hier, mit, in Hessen. Vor allen Dingen, da steht auf Wikipedia, Kleinstadt in Hessen, ach. Melsungen. Schatz, was machst du heute? Hey, wir müssen nach Melsungen, da spielt doch Flensburg Hahn, Handewitt. Gegen Gummersbach. Champions League Finale, Wetzlar gegen Melsungen, heute auf The Zone. Also, das kann man nicht vorstellen. Da wird doch mal schön gerappt. Frisch auf Göppingen. Göppingen ist auch halt so ein Kackdorf hier bei uns um die Ecke. Der Bergische HC. Mhm. Dann gibt's Lemgo Lippe. Das ist doch, das kann doch nicht euer Ernst sein. Lemgo Titte wäre geil, da würde ich sagen, ey, Lemgo Lippe. Ja, Titte Lemgo Lippe. So wär's gut. Titte Lemgo Lippe, das wäre gut. Oh, Mann. Titte Lemgo Lippe gegen, ja. Jetzt kommt's. Und dann die nächste Mannschaft heißt, festhalten, TSVGWD Minden. Das gibt's da nicht. TSVGWD Minden. Dann nenn dich doch vorne rum gleich irgendwie was mit 6 Buchstaben. Und nicht so was Kompliziertes. Welcher Kommentator sollte das normal aussprechen? Also das geht ja gar nicht. Dann kommt HC Erlangen. Wenn man das googelt, die haben original das EC-Kartenlogo genommen und haben es als Emblem jetzt benutzt. HC aha. Erlangen. So. Dann kommen die Stuttgarter, TVB Stuttgart. Dann alles Bundesligisten? Alles Bundesligisten. Mhm. Wetzlar. Wetzlar ist auch nicht groß, aber oder? Hannover, meine ich, spielt auch in der Bundesliga. Kommt. Aber es ist ja nicht das richtige Hannover. Die waren nur nicht so dumm wie Melsungen. Ja, Burgdorf hat sich gedacht, ach komm, wir nennen uns Hannover-Burgdorf. Aber eigentlich ist es ja Burgdorf. So, ja, wie viele Einwohner hat Burgdorf, Chris? 40. So, hier ist die Stadt in Niedersachsen. Ja. Ist er überhaupt in der Nähe von Hannover? Das ist hinter Großburg-Wedel, ist schon ein bisschen weg. So, dann gibt's Leipzig, aber auch hier SCDHFK Leipzig. Wieso denn immer so komplizierte Namen? Mein Highlight kommt übrigens noch vom Namen her. Und immer bedenken, das ist die Männerbundesliga. So, VfL Gummersbach, habe ich schon mal gehört, aber auch hier, ich habe noch nicht eine coole Stadt hier gesehen, außer Füchse Berlin, lass ich durchgehen, aber ich glaube, die kommen aus Potsdam. Dann gibt's hier Bietigheim, das ist auch bei uns so ein Kaff. Und auch die haben wieder so einen langen Namen. SG BBM Bietigheim. Für was steht denn BBM? Bundes. Ich sag Bahn. Bumsen. Bumsen. Bumsenbahn. Bimmelbahn. Bimmelbahn. Bimmelbahn. Wie heißt das? Blättgeheim? Bimmelbahn Manchester Bietigheim. So. Und jetzt kommen wir in die Lieblingsmannschaft. Ja. So, und jetzt haltet euch fest. Mhm. Das sind Ich möchte nochmal zusammenfassen, was ich mitgenommen habe von der Berichterstattung über diese Handballgeschichte. Das sind richtige Männer. Das sind richtige Kerle. Da kann man sich was von abschauen. Das sind einfach Typen. Die stehen für Härte. Die schmeißt so schnell nichts um. Und für mich ist das auch der Tabellen 18. der Handball-Bundesliga. Ja. Die Eulen Ludwigshafen. Ja, die Eulen. Wer will denn bei den Eulen Ludwigshafen spielen? Also echt, das kann doch nicht euer Ernst sein. Fliegt deine Eule dann immer durchs Stadion wie in Frankfurt, der Adler? Ja, ich glaube, die sitzt nur da und dreht den Kopf die ganze Zeit. Hat das Logo eine Brille auf? Die Eule von den Ludwigshafen und Eulen. Was ist das für eine Eule? Eine Schneeeule, eine Brauneule? Eine Handball-Eule ist das. Eine Handeule. Also du musst das Logo, kann man sich wirklich mal angucken, das ist praktisch so, wie als ob so ein Emo eine böse Eule zeichnet. So sieht das aus. Ich hab's jetzt hier. Weißt du, wie das aussieht? Wie eine Nazi-Eule. Weiß, schwarz, rot. Ja, das könnte auch ein Podcast von mir sein bis jetzt. Das ist eine Nazi-Eule. Das gibt's ja gar nicht. Ja, also ich mag Handball nicht so, wollte ich eigentlich nur sagen. Ja, so ich guck's ganz gerne mal. Hau ab. Hast du ein Handballspiel gesehen in deinem Leben? Jemals? Bestimmt. Nein, hast du nicht. Warum solltest du? Ja, bestimmt mal irgendwann mal ein komplettes Handballspiel. Nee, bestimmt nicht. Nein, mal bei Sky habe ich bestimmt mal so. Nee, also glaube ich nicht. Nein, jetzt, Moment. Bei Sky Sport News habe ich sicherlich mal peripher gesehen, wie die Eulen Handewitt gegen die Füchse aus Coburg gespielt haben. Coburg-Gondorf, ja. Um Coburg. Also ein ganzes Spiel niemals, auf keinen Fall. Also es gibt Sportarten, die ich heute so nicht mehr gucken würde, weil ich es einfach zeitlich nicht mehr schaffe. Aber ich habe zum Beispiel in meiner Jugend schon mal als Jordan und Pippen und so bei den Chicago Bulls gespielt. Chicago haben. Bulls da habe ich mal komplette Basketballspiele mir angeguckt. Aber dann wird es auch schon eng. Aber ich habe auch noch nie ein komplettes Eishockeyspiel gesehen. Bestimmt. Das ist aber wirklich eine Empfehlung. Das kann ich dir wirklich mitgeben. Was, Eishockey? Ja, also Nein. Aber am besten, pass auf. Nicht am Fernseher, live in der Halle. Ich schwöre dir. Ja, die Stimmung, Hammer. Das ist schwer am Allerfeinsten. Ja, das kann ich mir schon vorstellen. Nicht nur Stimmung, sondern auch das Spiel. Also aus irgendeinem Grund kann man das in der Halle besser verfolgen als vom Fernseher. Also das ist mir ein paar Mal aufgefallen. Okay. Weil hier bei uns auch ein Dorf weiter hat früher ein Zweitligist gespielt. Und da war natürlich in der Halle immer mächtig was los. Und man war das ein oder andere Mal da. Und dann dachte ich eigentlich, dass ich so eine gewisse Zuneigung zu dem Thema Eishockey entwickle. Und dachte mir, Mensch, da kannst du auch mal DHL angucken oder so, ja. wie das heißt da. Und DHL. Was ist denn DHL? DHL. Ich dachte, Deutsche Hockey-Liga, aber es ist ja Eishockey. DHL. Da stand ich immer da vorm Fernsehen und hab gewartet, bis DHL-Auto kommt. Dass ich abholt. Ja, auf jeden Fall, vom Fernsehen hat es überhaupt nicht funktioniert, da fand ich es wahnsinnig langweilig und anstrengend, aber in der Halle, das lohnt sich. Also wenn man da die Möglichkeit hat, mal vorbeizugucken, kann man mal machen. Aber da geht mir auch schon wieder auf den Sack, wenn es dann irgendwie so ein Großereignis gibt und wir jetzt alle bitte darauf hoffen sollen, dass Deutschland Eishockey-Weltmeister wird. Also das ist ja so absurd. Ich meine, Klapppappe. Ja, ein einbeiniger Russe ist wahrscheinlich alleine auf dem Eis gefährlicher als fünf deutsche Eishockeyspieler und die wollen mich dann immer so ein bisschen, obwohl wir jetzt sagen natürlich alle, ja, Olympia, da waren wir doch so gut. Ja, aber warum waren wir da so gut? Weil die anderen alle gesoffen und gebumst haben wie die Weltmeister. Die Deutschen haben das wieder so ernst genommen. So, ja, so sind die Deutschen. Wie Thiago, ne, der nimmt das auch immer alles so ernst. Ja, bester Spieler am Sonntag. Der war aber, das Tor war super, oder? Das habe ich nicht gesehen, da stand ich noch im Stau. Das hat der, hast du im Nachhinein nicht mehr gesehen? Wo bist du damit gefahren? Hör mal. Was war denn das für ein Auto? Das war ein Volkstrabant. Nee, komm, sag mal, was war das für ein Auto? Das war ein normaler Mercedes. Nein, war es nicht. Nein, war es nicht. Du kannst mit Chris so reden, aber mir ist das immer, mir ist sowas unangenehm. Dass dir das nicht so wichtig ist mit Autos. Mir? Ja. Autos sind das Behinderte, was es gibt. Ja, so, darum. Das war doch nicht böse gemeint gegenüber. Also, Ricky, was war das für ein... Ich lasse auch nichts auf Handball kommen. Ja, okay. Naja, es war durch meinen Mercedes-Freund, mit dem ich da hochgefahren bin, hat er halt so ein neuen CLA gehabt mit Elektro. Das war schön. Ja, cool. Okay, war geil. War ein schönes Auto. Ja. Zieht ab wie Sau, oder? Bestimmt. Der hat ja nie Bock zum Fahren, dann muss ich immer fahren. Ja, aber zieht ab wie Sau, oder? Ja, das ist schon next level so irgendwie. Okay. Also für mich war es bislang, was die Beschleunigung angeht, ziemlich weit vorne, würde ich sagen. Also das war schon ziemlich cool. Aber bringt ja auch nichts, wenn die komplette Stadt steht. Ja, wir sind um 14 Uhr vom Kaffee in München. Also, warte mal, ich erzähl jetzt mal, wie es losging. Wir sind erstmal nach München gefahren. Und mein Kumpel, mit dem ich da hingefahren bin, der ist etwas speziell. Also, wenn es zum Beispiel darum geht, wo treffen wir uns zum Essen oder wo geht man überhaupt essen oder so, er kann es eigentlich nur direkt beantworten. Ja, er muss, es läuft meistens so ab, dass man überall mal hingeht und er dann fragt, ja, also, wie sieht's bei euch aus? Würdet ihr jetzt hierher gehen oder wollen wir nochmal weiter gucken? Und dann sagen alle, nö, also von uns aus wäre es okay, wir können gerne hier was essen gehen. Und sagt er, ja, dann machen wir es so, wir laufen noch ganz kurz davor, gucken es uns mal von außen an und dann können wir ja überlegen, ob wir hier hingehen oder dahin gehen. Und dann geht man da und sagt er, ja, wird das jetzt besser passen oder willst du lieber was richtig Bayerisches? Weil dann könnte man noch davor laufen und dann gucken wir uns das auch noch an. So läuft das jedes Mal. Ist also sehr anstrengend. Und so lief es auch. Wollte ich gerade sagen, also sehr entspannt hier. Einfach mal machen und wenn es nicht so gut ist, dann ist es halt so. Na, ich habe gesagt, komm, leck mit dem Arsch, wir fahren zu diesem scheiß Five Guys Burger, weil in Stuttgart gibt's halt keinen und ich hätte einfach mal Bock gehabt, einen anderen Burger als so einen normalen Scheißdrecksburger zu fressen. Und er sagt so, ja, das ist eine gute Idee, und dann können wir direkt ins Stadion. Aber dann meinte er, aber lass uns noch ganz kurz in die Innenstadt fahren und einfach mal alle, wie heißt das da, diese blauen Dinger. Aral-Tankstelle. Ja, aber es hat noch einen anderen Namen, Augustiner. Lass uns mal alle Augustiner-Restaurants abklappern, so ungefähr. Ja, ich übertreibe jetzt ein bisschen. Dann sind wir da viermal hoch und runter gelaufen, diese bescheuerte Straße, ich im VfB-Trainingsanzug, den ich nur deswegen anhatte, weil der sehr eng anliegend ist und ich... Moment, du bist in so einem Benz mit Trainingsanzug gefahren? Ja, passt, jetzt hör doch mal zu. Auch mit Hose, Trainingshose? Ja, pass auf. Es gab beim VfB, weil der VfB hier Puma als Sponsor verliert, so einen Ausverkauf. Premium-Sponsor. Ja, das auch. Und so einen Ausverkauf. Und dann kriegst du halt diese ganzen atmungsaktiven Sachen für einen halben Preis. So. Und da habe ich zugeschlagen als Mitglied. Und ja, einfach aus Sympathiegründen habe ich mir den VfB geholt. Ist schon ein bisschen hart. Ne? Ich meine, ich nenne mich groß. Und dann auf so einem Auto und dann mit dem Johnny. Und als nächstes, ich wollte gerade sagen, als nächstes bist du hier im Shisha-Shop ausgestiegen und hast dir erstmal eine Packung Love geholt. Jetzt pass auf, das Ding ist, dass das Zeug so schön anliegt, dass man da auch noch eine Hose drüber ziehen kann. Und ich hatte ja die Erfahrung vom ersten Rückrundenspiel gegen Mainz, wie ich mir da den Arsch abgefroren habe. Also war meine Überlegung, du ziehst den Trainingsanzug an und wenn du im Stadion bist, ziehst du eine Jeanshose drüber, eine dickere Jacke drüber und bist gut aufgestellt, was ich auch war. Aber natürlich laufe ich nicht mit dieser Wintermontur einfach mal so ins Restaurant, weil da schützt mir den Arsch ab, ist halt so. Und ich ging ja auch davon aus, dass wir zu Five Guys gehen. Und ich denke mir mal, zu so einem Burger-Ding kann man schon mal mit einem Trainingsanzug gehen. Das ist schon mal in Ordnung. Aber ich bin dann mit diesem behinderten Trainingsanzug durch München gelaufen, wie so ein Freak. Und er nebendran, und der trägt immer sehr feinen Zwirn, muss ich sagen. Also es muss sehr, sehr ulkig ausgesehen haben. Aber ich habe mir nichts anmerken lassen. Bin dann mitmarschiert. Dann habe ich so einen Scheißdrecksfisch für 25 Euro gefressen. Also da habe ich schon gedacht, was mache ich hier eigentlich? Natürlich, mitten in München ist alles doppelt so teuer, ist ja logisch. Ja. Ja. Er hat ein Wiener Schnitzel für 24 Euro gegessen. Ja. Er meinte, das wäre normal. Aber nicht im Augustiner. Nicht im Augustiner, aber trotzdem in einem sehr gut bewerteten Restaurant. Also das war schon, es war auf jeden Fall ein gutes Restaurant, es hat auch hervorragend geschmeckt. Aber ganz ehrlich, so ein Lappen Fisch für 20 Euro ist nicht so meine Welt für Mittagessen. Ja, also ja. Ich halte mich da gerne im 10, 12, 13, 14, 15 Euro Bereich auf. Mhm. Da lasse ich mit mir reden, aber so ein Lappen Fisch für 20 Euro. Und es war wirklich nur der Lappen Fisch. Es war noch nicht mal irgendeine Beilage dabei. Ja, wie? Nee, sag mal. Was war denn das für ein Fisch? Das war, was macht man denn? Pangasius. Naja. Was soll ich denn halt sagen? Denn das? Was habe ich denn da gegessen? Lachsfilet? Nee, nicht Lachsfilet. Was gibt's denn noch? Was schwimmt denn noch? Eine Forelle. Nee, Forelle war es auch nicht. Ich glaube, es war ein Lachsfilet. Ah, nee, das war Lachsfilet von dem Preis her ist aber okay eigentlich. Nee, es war kein Lachsfilet. Es war irgendwas anderes. Welche Farbe hat er denn? Ja, ich glaube nämlich weiß. Und dann kann es ja kein Lachs gewesen sein. Ja, war es kein Lachs. Und dazu gab es so Rösti-Kartoffeln, aber selber gemacht. So, weißt du, so wie so frittierte Kartoffel, kannst du sagen. Aber so eher krusti-mäßig. Kann ich schlecht beschreiben. Ich kenne mich da nicht so aus mit so kulinarischen. Eher krusti-mäßig? Ja, was weiß ich, wie da der Fachbegriff ist. Weil ich würde es nennen Kartoffel mit was drauf. So, aber ich glaube, so stand es nicht auf der Speisekarte. Wunderlich. Nee, aber auch zum Spiel noch mal ganz kurz. Schon komisch, ne, dass die beiden jetzt wieder so weitergehen. Ja, Moment, Moment. Hm? Pocho, wir sind noch bei der Ich würde ja gerne wissen, was das war. War das eine Dorade, ein Dorsch? Nee. Sag mal weiter. Ein Hering? Nee. Eine Scholle? Schellfisch? Nee. Wie? Schellfisch? Das war's nicht. Ein Seelachs vielleicht. Ja, ein Seelachs kann es gewesen sein. Das, kann tatsächlich sein, ja. Die sind nämlich weiß. Dann war es ein Seelachs. Und in Wirklichkeit ist das ein ganz billiger Fisch. Das ist nämlich gar kein Lachs. Das hat aber eigentlich ganz gut geschmeckt. Mit so Kirchentomaten. Was, Kirchentomaten. Ich hab grad einen Pocho verarscht, weil die Rheinländer, die sagen nämlich nicht Kirche, sondern ja, Kirche. Kirche. Was sind denn Kirchentomaten? Kirchentomaten. Kirchentomaten. Also Kirschtomaten. Ja, meine Güte. Also das sind ja Verbindungen im Gehirn, das gibt's ja gar nicht. So, auf jeden Fall. Und dann gab es ein Rösti dazu. Nein, Rösti-artige Kartoffel. Der meinte so das kleine, wie frittierte Kartoffelecken. Nee, die waren auch so lang. Also das waren mehrere Kartoffeln lang. Frittiert ineinander. So ein Rösti, so ein Rostlümmel. Das war, Krokette-mäßig oder was? Nee, wie so eine Schnitte. Bist du sicher, dass Kartoffel war und nicht Polenta? Keine Ahnung, Mann. Ich kann mir richtig vorstellen, wie Micky nach Hause kam und die Frau ihn fragt, und was hast du heute Mittag gegessen? Ja, so ein Lappenfisch und so eine Schnitte Kartoffeln für 25 Euro. Und was hast du gezahlt? Was hast du gezahlt bei Deutsche See? Ja. Ja, auf jeden Fall, das wollte ich jetzt gar nicht erzählen. So, dann war es 13.30 Uhr, da waren wir fertig da mit dem Restaurant und dann kam es schon wieder zu so einem Moment, ich mag ihn wirklich sehr, aber das sind so Momente, da drehe ich immer durch. Wir laufen aus dem Restaurant raus und ich sage, wir müssen hier rechts, weil wir haben im Hofbräuhaus Parkhaus geparkt. Kostet bestimmt auch nichts, ne? Und da stand, ja, das war nicht so schlimm, der hat genug Geld. Okay. So, Hofbräuhaus Parkhaus und da stand so ein Wegweiser, Hofbräuhaus. Und er sagt, weil er auf sein Handy guckt, nee, wir müssen hier links. Sag ich, nein, wir müssen auf jeden Fall rechts, weil wir haben beim Hofbräuhaus Parkhaus geparkt und da steht's, hier geht's zum Hofbräuhaus. Und ja, aber er war sich sicher, nee, wir müssen hier links. Dann sind wir da nochmal so einen Umweg von 10 Minuten gelatscht, um dann original da vorbeizulaufen, wo wir rauskommen. Ja, also so, genau so. So. Da habe ich schon gedacht, okay, alles klar. Egal, wir waren dann kurz vorm Parkhaus und ich sag zu ihm, wie weit ist denn das von hier bis zum Stadion? Na, okay, wir gucken mal, waren es 12 oder 13 Kilometer? Dann habe ich gesagt, okay, im schlimmsten Fall brauchen wir eine Stunde. Im schlimmsten Fall. Ich meine, es sind 12, 13 Kilometer. Das ist... Ja, also so schlimm kann es ja gar nicht sein. Komm, lass uns noch einen Kaffee trinken gehen. Gesagt, getan, haben wir noch einen Kaffee getrunken und sind dann um 2 von München. Aber keine Kaffeespezialität. Du trinkst dann wirklich schwarzen Kaffee. Ich trinke nur schwarzen Kaffee. Er hat, wie nennen die Bayern das? Die nennen das ja nicht Cappuccino, sondern Wiener Schmäh. Nee, wie nennen die das? Eine Wiener Melange. Wiener Melange, genau, ja. Richtig. So, da habe ich gleich ihn natürlich erstmal wieder runtergemacht und gesagt, was das eigentlich soll. Du kannst ja nicht, schon allein als er diese Scheiße bringt mit dem Drecksblatt da reingemacht, wenn sie das mit Milch machen. Das würde ich sofort umrühren. So eine Scheiße. Ich bin ein Mann. Da macht mir nicht so ein Blatt da rein. Also wirklich, da würde ich direkt ausflippen, wenn mir ein Mann einfach nur so einen scheiß Kaffee bringt mit so einem Blatt da reingemacht. Was soll denn der Scheißdreck? Wenn es wenigstens eine Titte wäre oder irgendwas, aber nein, jetzt Pizza im Kaffee. Das und ein Strohhalm im Kaffee. Das sind die Sachen, da drehe ich völlig durch. So, mein Kaffee war einfach ganz normal schwarz, ohne was sonst. Und einen Käsekuchen habe ich auch noch gegessen. So. Schön. Für zusammen 10 Euro. Wo ich mir auch gedacht habe, cool, ein Kaffee und ein Käsekuchen für 10 Euro. Aber gut, so, jetzt geht's los. Jetzt sind wir Richtung Stadion gefahren. Und man sollte ja meinen, dass, als das Stadion konzipiert wurde, man damit gerechnet hat, dass vielleicht der ein oder andere Zuschauer kommt, wenn man so ein 75.000-Mann-Schlauchboot da irgendwie eröffnet. Schlauchboot ist auch schön. Ja, aber das hat offensichtlich nicht gedacht, dass so viele Leute kommen. So, du kriegst im Endeffekt nirgendwo einen Parkplatz, wenn du versuchst, irgendwie mit einer S-Bahn da zu diesem Stadion zu kommen. Kannst du komplett vergessen. Da fährt auch die ganze Zeit schon die Bullerei rum und schreibt die Leute auf. Ja. Abschleppwagen drehen da ihre Runden. Also das war ein Festtag für jedes Abschleppunternehmen, was da abging. Also haben wir gesagt, komm, dann fahren wir direkt zum Stadion. Und dann haben wir für 4,5 Kilometer eine Stunde gebraucht. Original eine Stunde. Um 15.30 Uhr war ich noch 2 Kilometer weg vom Stadion. Dann siehst du oben, wie alle Parkhäuser schließen. Also steht dann so P1, P2, P3 frei. Auf einmal P3 besetzt. P2 besetzt. P1 Aha. besetzt. Und du denkst, holy shit, was geht hier ab? Das Spiel geht schon los. Du siehst diese scheiß Schüssel da, guckst auf deinem Handy Sky Ticket, siehst, wie die 1-0 in Führung gehen, die Blinden, und denkst so, cool, echt. Also ich war wirklich fast so weit zu sagen, komm, lass uns einfach nach Hause fahren. Echt jetzt? Ich hatte so einen Hals. Ich stand dann schon 1,5 Stunden in dem verfickten Stau. Hm. Wir sind 2 losgefahren. Ich stand 15.40 Uhr immer noch vor der Bumsbude. So, dann machen die endlich da so irgendeinen Parkplatz auf. Ja. Im P1 machen sie den Parkplatz auf und dann kamst du auf so eine Parkebene. Ja, da war alles frei und man fragt sich dann natürlich schon, wieso macht ihr denn so eine Scheiße? Die Leute drehen ja alle völlig durch und ihr haltet da so Parkebenen frei. Und es war dann wohl so eine, was weiß ich, für Audi-Mitarbeiter oder sonst irgendwas, so eine gesonderte Parkfläche für Spezialgäste, nenne ich das jetzt mal. Das wussten wir auch erst danach, weil man dann schneller das Parkhaus verlassen konnte. Das war der einzige Vorteil. So, dann im Stadion angekommen, hatte ich natürlich das Glück, dass Platz 2 und 3, normaler Mensch, ja, wenn du Platz 2 und 3 hast, dann sind das die ersten Plätze vorne. 1, das fängt immer an mit 1. Wenn ich die Treppe runterkomme, guck nach rechts, ist der Sitz die Nummer 1 und nicht Nummer 38. So ein Quatsch. Man beginnt doch nicht mit der Nummer 38 rechts neben der Treppe. Das macht doch überhaupt keinen Sinn. Da muss die Nummer 1 kommen. Weil ich habe absichtlich die Plätze so ausgesucht, weil ich weiß, ich muss mal aufs Klo, will was zum Trinken holen oder sonst irgendwas, dass ich nicht immer 500 Leute dazu animieren muss, jetzt aufzustehen. Mhm. Aber natürlich mussten wir dann an 30 Leute vorbei. So, und das ist sowieso schon alles so eng. Das ist noch ein Kritikpunkt an dieser neuen Bestuhlung. Das ist ja eine Frechheit. Das ist wirklich sehr eng. So eng. Also, neben mir saßen relativ zierliches Mädchen. Und trotzdem hatte ich einfach wirklich Probleme, mich normal hinzusetzen. Das geht gar nicht. Das ist ein Skandal. Ja, und dann haben sie Fußball gespielt, zwar ganz okay. Ja, die erste Halbzeit war ja wohl ganz in Ordnung, oder? Ich war wirklich überrascht, ne? Wie schlecht Bayern war. Das war für mich die Überraschung schlecht. Erzähl mal bitte aus eigenen Augen. Also ich habe das 1-0 habe ich ja gesagt, nur auf Sky Ticket gesehen. Und dann dachte ich natürlich sofort, das wird ein Debakel. Weil ich glaube, kurz danach hatten sie gleich nochmal eine Chance zum 2-0. Und ich dachte so, oh Gott, das wird ganz, ganz fürchterlich. Und dann kam ich im Stadion an und war überrascht, wie passiv die gespielt haben, die Bayern. Mhm. Also das war jetzt auch nicht so, dass Stuttgart da schon Vollgas gegeben hat oder jetzt besonders gut gespielt hätte. Sondern das war so ein unmotivierter Auftritt vom FC Bayern. Ich dachte dann so, ja okay, die führen halt 1-0 und denken sich, ja jetzt, was soll Stuttgart da schon machen? Lass mal ein bisschen Ball laufen. Aber das war irgendwie auch nicht der Fall. Es war überhaupt kein Zug drin. Der Einzige, der mir richtig gut gefallen hat, war Kingsley Coman, der im Endeffekt machen konnte, was er wollte über seine Seite. Also das war manchmal wirklich Slapstick-mäßig, wie die Stuttgarter versucht haben, den zu verteidigen. Der Beck, der lag schon 3 Minuten, bevor Coman seinen Trick gemacht hat. Also der ist immer sofort auf den Rasen gegangen, hat versucht zu grätschen. Das war schon wirklich absurd. Und ich war überrascht. Das ist natürlich auch mal diese Gratwanderung gegen Coman, ne? Wenn du da dich dafür entscheidest zu grätschen und du ihn nicht entweder den Ball erwischt oder Coman erwischt, hast du ein riesiges Problem. Ja, das hatte Andreas Beck aus meiner Sicht. es war wirklich peinlich fast schon, das mit anzuschauen. Und dann gab es auch nach dem 1-1, war das allerdings schon, so Situationen, die Bayern haben einen Einwurf so ungefähr, sag mal, so 10, 12 Meter von der Eckfahne entfernt. Ja? Und der Müller steht an der Grundlinie. Oh, da hast du nicht gefreut. Und lässt sich 3-mal hintereinander praktisch den Ball zuwerfen. Und bei den Stuttgartern, also bei den Abwehrspielern, da schnallt das keiner. Die lassen den einfach da so stehen. Ja, was soll da schon passieren? Der Müller kurz vorm Strafraum, ich weiß nicht, warum ich den decken sollte. Also das war schon ein bisschen schlimm, muss ich sagen. Und dann natürlich dieses Tor, mega von Donis. Klar, da geht dann schon einer ab. Wobei ich sagen muss, mir wäre es lieber gewesen, der schießt so eine Bude jetzt am Sonntag gegen Freiburg, weil ich ehrlich gesagt nicht davon ausgegangen bin, dass Stuttgart da groß was mitnimmt. Weil für mich hat Stuttgart wirklich nur gute 15 Minuten gespielt. Das war wirklich so 20. bis 35. Minute und dann hat Bayern dann das Tempo wieder angezogen aus meiner Sicht und hat ein bisschen konzentrierter gespielt. Und die zweite Halbzeit fand ich halt echt schlecht von Stuttgart. Also da war jetzt auch. Ja gut, aber 15 Minuten reichen ja auch nicht, um eine Bundesliga-Berechtigung zu haben, ne? Hat Neuer so stark gespielt? Was? Nee, also da ist mir nichts aufgefallen. Wir haben ein paar gute Dinger rausgefischt. Ach komm, im Sommer kommt er nicht dran. Also ich fand diese eine Aktion von Donis auch noch in der ersten Halbzeit, wo Neuer, ich sag jetzt angeschossen, aber ich meine es jetzt nicht irgendwie, dass er da... Die meine ich wahrscheinlich auch, ja. Glück hatte, das meine ich gar nicht, sondern das ist natürlich schon eine gewisse Qualität und er hätte mit Sicherheit in der Hinrunde da Probleme gehabt und wahrscheinlich wäre das Ding dann reingegangen durch die Beine oder so und jetzt hat das halt gehalten. Das war ganz okay, aber ansonsten gab es ja nur noch diesen Pfostenschuss von Gonzalez. Ja. Ja, also Neuer hatte keine großartigen Fehler dabei. Ja, ist mir jetzt nicht. Und wäre es für dich so ein bisschen abgefallen? Wie war denn, wer hat denn in der Innenverteidigung gespielt bei Bayern? Süle, ne? Ja, Süle hat ja beim Tor schon schlecht ausgesehen, muss man sagen. Süle und Hummels. Vor allen Dingen Thiago sah schlecht aus beim Gegentor, fand ich. Ja? Ja, weil Thiago relativ emotionslos den Donis den Ball annehmen lassen hat. Und ich glaube, damit gerechnet hat, dass man den dann immer noch verteidigen kann. Und okay. Donis halt dann relativ zielstrebig auf den Torschuss gegangen ist. Ich glaube, da hat sich Thiago ein bisschen überraschen lassen. So, aber von den Abwehrleuten ist jetzt eigentlich aus meiner Sicht keiner direkt abgefallen. Ich finde den Hummels, dem merkt man irgendwie an, dass das Tempo fehlt. Ich weiß nicht, ob ich mir das einbilde, weißt du, weil man halt so darüber spricht. Aber ja, ich vielleicht ist auch wirklich so. Ich habe bei dem immer das Gefühl, dass der so ein paar Sekunden länger braucht als ein anderer Innenverteidiger. Den Süle finde ich schon gut. Gute Ausstrahlung, so, ja, weil ich das beurteilen kann von meinem Plätzchen aus. Alaba hat mir ganz gut gefallen, der natürlich da auch mit Coman einfach mehr Platz hatte auf seiner Seite. Ja, Kimmich ist ja auch eigentlich immer solide, da gibt's auch nichts auszusetzen. Martinez war ein bisschen schwach in der ersten Halbzeit, ist er dann auch raus. Gnabry war auf jeden Fall ein ganz, ganz wichtiger Spieler, dass sie den reingebracht haben. Der hat richtig Dampf gemacht, hat mir auch sehr, sehr gut gefallen. Der bringt immer noch diesen sogenannten Impuls, ne? Ja, ja, ist schon ein cooler Mann, den sie da einwechseln können, muss man sagen. Also ich verstehe halt nicht, warum der Kovac so an Müller festhält. Ich verstehe es einfach nicht. Ja, weil die Alternative James Rodriguez wäre und der ist ja wohl völlig unten durch jetzt, was man so hört. Ja, aber hat nicht der Müller in der ersten Halbzeit auf der rechten Seite gespielt? Ja. Also so kam es mir zumindest vor. Wer hat denn hinter Lewandowski gespielt? Ich glaube, das war dann Martinez und Thiago, die da hinten rumgesprungen sind. Okay. Und dann hat er Goretzka spielt auf der 10. Stimmt, Goretzka, natürlich, ja. Der hat auch ein ganz okayes Spiel gemacht. Aber ich fand halt Müller da so über rechts nicht so berauschend. Ja, also die Bayern haben leider Gottes nicht so gespielt. Also leider Gottes meine ich halt deshalb, wenn sie schon 4-1 gewinnen, dann will ich auch, dass die mega geilen Fußball spielen. Ja, dass das so ein Mehrwert ist für mich. Aber das war es halt nicht. Es war halt einfach Stuttgart, die sich mehr oder weniger die Tore selber reingehauen haben. Also das waren viele individuelle Fehler. Ja, kannst du froh sein, dass der Lewandowski da nicht noch den Elfer reinmacht. Und es gab auch dann noch ein paar weitere Chancen. Also für mich gab es da jetzt wenig Positives draus zu ziehen, außer vielleicht, dass es halt diese 15 soliden Minuten gab. Ja, aber das reicht halt, egal gegen wen nicht. Also ich spare mir jetzt mal diese Floskel, um dich zu fragen, ob man auf diesen 15 Minuten aufbauen kann. Ja, das wird schon so nach außen ein bisschen kommuniziert, dass es ja eigentlich eine ganz ordentliche Leistung war in der ersten Halbzeit. Der Reschke hat gesagt, er wäre froh gewesen, wenn es keine Halbzeit gegeben hätte, weil er der Meinung war... Ja, ja, genau, das habe ich auch gehört, das war jetzt kein 90. Genau, man wäre am Drücker gewesen, habe ich mir so gedacht, ey, das ging doch schon in der 40. Minute los, dass ihr Probleme hattet und eigentlich hätten die Bayern da schon wieder in Führung gehen müssen in der ersten Halbzeit, dann gegen Ende. Ja, also ich sehe da wenig Positives. Also die Bayern haben mit einer für ihre Verhältnisse schwachen Leistung 4-1 gewonnen und das sagt eigentlich alles aus über den VfB Stuttgart. Ja. Wird ein schweres Ding jetzt am Sonntag gegen Freiburg. Das erste Endspiel für Markus Weinz hier. Ja, meinst du? Was passiert, ja, wenn man nächsten... da straight verliert? 2-0? Wer könnte denn da als Trainer kommen? Nenn irgendjemanden Gistol, Slomka, ja, irgendwie so. Ich finde diese Gistol-Geschichte gar nicht so unüberlegen. Ich glaube auch, dass es so ein Gistol wird. Kaliber Gistol. Ja, das will ich alles nicht. Ich habe keinen Bock mehr drauf auf die ganze Scheiße. Nee, und der Mascarell kommt nicht zu euch, ne? Nee, das war auch so von vornherein. Also ich weiß gar nicht, wie man auf so einen Quatsch kommt. Also ganz ehrlich, wie kommt denn so ein Gerüchtestand in eine Mannschaft, die so dezimiert ist durch Verletzungen und so, gibt doch nicht einem Konkurrenten im Abstiegskampf so einen entscheidenden Spieler ab. Ja. Das macht für mich überhaupt keinen Sinn. Also ich habe nie an dieses Gerücht geglaubt, weil es einfach transfertaktisch völlig idiotisch wäre, wenn Schalke Mascarell an Stuttgart ausleiht. Ja. Also du bist doch froh, wenn die das Problem haben in der Zentrale. Was wollen die Schalker für Rudi haben? Richtig gehört, 40 Millionen? Quatsch. Was? Wollen die Schalker 40 Millionen für Rudi haben? Ich weiß, dass Man City Rudi kaufen wollte. Ja, ja, klar. Aber wie viel? Leihen wollen sie den für die Rückrunde, weil da... 40 Millionen. 40 Millionen, ja, ja. Wir müssen doch irgendwie das Geld wegkriegen. Was machen wir da, Pep? Rudi. Rudi oder nix? Rudi oder nix, genau. Rudi oder ich gehe. Nee, also wenn der 2-0 verliert jetzt mit seiner Mannschaft am Sonntag, ja, der Weinzierl, da passiert rein gar nichts. Wenn es ein Debakel werden würde, ja, so wirklich so eine historische Niederlage, ein 0-5 oder so ein Scheiß, bin ich mir nicht sicher, ob was passiert, aber ich glaube auch nicht. Für mich ist das entscheidende Spiel dann Düsseldorf. Also je nachdem, wie Freiburg läuft, könnte Düsseldorf schon ein Endspiel sein. Das sind aber jetzt schon zwei Wirkungstreffer, wenn man die verlieren würde, oder? Ja, dann bekommt er das Leipzig-Spiel, denke ich. Und wenn er da wieder verliert, davon ist dann auszugehen, dann gehe ich auch davon aus, dass dann Feierabend ist und der neue Trainer gegen Bremen seinen Einstand feiern darf. Wow. Okay. Das ist jetzt, also vorausgesetzt, das sind ganz normale Niederlagen, ohne jetzt, wir können ja noch was schönreden oder es ist wirklich unglücklich gelaufen. Es kann ja auch mal sein, dass du irgendwie, was weiß ich, führst 1-0, musst eigentlich einen Elfmeter bekommen oder sonst irgendwie und dann fallen dir hinten in der Nachspielzeit noch zwei Tore rein. Eins davon abseits, was durch, was der Schuld ist oder so, durch die kalibrierte Linie nicht aufgedeckt werden konnte oder sowas. Ja, ja, dann kann es sein, dass man sagt, oh komm, lass den weitermachen. Oder es das gibt ist halt jetzt aber wirklich ein Programm mit Freiburg. Was war das? Düsseldorf? Ja, aber das ist doch dankbar eigentlich, die nächsten das zwei Spiele. Das ist ein dankbares Programm, genau. Da kannst du dich rehabilitieren. Aber wenn du das verkackst, ja, dann nimmst du aber ganz schön. Halt, das musst du halt gewinnen. Ich meine, du kannst ja nicht gegen. Nee, du musst beide Spiele gewinnen, ja. Ja, absolut. Also ich kann damit leben, wenn sie in Düsseldorf unentschieden spielen. Ich glaube, Düsseldorf ist halt einfach ein unangenehmer Gegner. Vor allen Dingen auswärts. Also wenn du nach Düsseldorf musst, da spielt das Publikum schon eine gewisse Rolle. Und der Funkel ist zwar rein menschlich ein Arschloch, aber Findest du? Ey, jetzt mal ohne Scheiß, was soll denn das Gehype mit Funkel auf einmal? Das ist doch kein Gehype. Ich hype den nicht, aber ich fand den nie unsympathisch. Ich auch nicht. Den fand ich immer wahnsinnig unsympathisch. Das ist so ein alter Sack. Kann man richtig vorstellen, wie der in so einer Badehose am Strand steht mit so einer kleinen Plauze und sich darüber aufregt, dass Leute laute Musik hören. Das ist ein ganz großer Unsympath. Sein, ja. Den mag ich nicht. Ich finde, der wird ein bisschen verklärt jetzt in seiner Zeit beim FC Düsseldorf. Auch in 65. Ja, kann jetzt gehen. Also, nee. Aber nichtsdestotrotz ist es schon, er kennt sich im Fußball aus. So. Ein bisschen, ja. So, und ich kann mir vorstellen, dass er mit einer cleveren Taktik mindestens mal einen Unentschieden gegen Stuttgart erreichen kann. Also das ist für mich jetzt. Ich sage mal, aus den nächsten zwei Spielen holt er 4 Punkte. Ja, die musste aber auch schon holen, ne? Ja. Die holt er aber auch. Ich glaube eher nur. Ja, ich rechne mit 0. Was sagt er jetzt? Ich glaube, dann denke ich, Bremen wird ich hoffe, das. Ja. Leipzig wird das entscheidende Spiel dann, denke ich. Ich hoffe es nicht. Weil, wie gesagt, ich habe da keinen Bock drauf. Ich würde es am liebsten so sehen, dass unsere Mannschaften 1, 2, 3 unter sich ausmachen würden. Das wäre richtig geil. Ja, also, eure zwei machen ja da mit. Aber ich Dortmund-Fan werde vielleicht. Nee, ich glaube, das wird nichts. Aber ich möchte es nicht. Wirklich nicht. Das möchte ich nicht, dass die schon wieder unten reinrutschen. Aber wenn die beide Spiele verlieren und ich habe bei diesem Weinziel wirklich das Gefühl, dass das so ein unfassbarer Söldner ist. Das ist der größte Söldner in einer Söldnergruppe. Das ist der Söldner. Wer denn? Und der Weinziel an sich. Der hat da kein Herzblut. Also Söldner sage ich nicht, Pocho. Ich glaube, dass es Ich glaube auch dafür hat er zu wenig Stationen bisher durchschritten. Ja, und ich glaube, dass es jemand ist, der, wenn man ihm vielleicht sowas unterstellen kann, ist, dass er nur mehr oder weniger an sich denkt. Er will nicht für den Verein den Erfolg, sondern für seine Agenda, für seine Karriere. Ja. Deswegen will er den das VfB wirkt so, ja, retten. So möchte ich es mal sagen. Was wir auch aber schon mal gesagt haben, dass er gegenüber des Vereins sehr emotionslos immer redet. Genau. Aber das ist ja trotzdem eine Win-Win-Situation. Ich meine, für ihn geht es ja trotzdem um viel. Weil er weiß natürlich auch, wenn er mit dem VfB absteigt oder noch schlimmer, wenn er entlassen wird, wird es für ihn ganz, ganz schwer, wieder ein ambitioniertes Bundesliga-Team zu finden. Also ja, man wird dann halt erstmal in diesen Regionen Platz 14 und tiefer fischen müssen, weil ein verhältnismäßig guter Club, der Ansprüche hat in Sachen Europa, der wird wahrscheinlich erstmal einen Bogen um Weinziel machen, wenn das jetzt in Stuttgart auch schief geht. Aber es ist ja anscheinend auch modern, wieder auf alte Lösungen oder kurz bevorgestandene alte Lösungen zurückzuhalten, wie in Monaco jetzt. Villarreal macht das auch. Kann es auch sein, dass Korkut zurück zum VfB Stuttgart kommt? Nein. Stark. Das es war doch gar nicht alles schlecht unter Korkut. Ja, alles schlecht war garantiert nicht. Also das würde ich sogar unterschreiben. Ich hab ja die ganze Zeit schon gesagt, dass das Thema Korkut ist ein reines Alibi. Und du würdest den Jungs da unten wieder ein Alibi geben, wenn du jetzt den nächsten Trainer entlässt. Das ist doch für die, die perfekte Ausrede. Es liegt am Trainer, er hat kein System gefunden, er hat seine Mannschaft nicht gefunden. Ja, das stimmt halt nicht, weil das ist jetzt der dritte Trainer in einem Jahr aktuell. Ja, Wolf, Korkut, Weinzierl. Und so langsam wurden alle möglichen Systeme mal durchprobiert. Irgendwas hätte passen sollen, ne? Ja, ja. Und jetzt liegt es halt dann vielleicht auch mal an den Jungs auf dem Platz. Felix Magath zum VfB. Darf ich, das wäre ja gar nicht unrealistisch. Lass mal zur Debatte. Eben. Seht ihr das auch so, wenn ich da nochmal auf meinen Verein zu sprechen komme, auf Borussia, seht ihr das auch so, dass Gladbach wirklich seinen Erfolg darüber definieren kann, dass sie diesen Systemwechsel durchgezogen haben? Ja, ich glaube, der Erfolg von Borussia Mönchengladbach kannst du an zwei Personalien abzählen. Das ist, damit meine ich keinen Spieler auf dem Platz, sondern über die Systemänderung von Detlef Hoeneß. Nee. Detlef Hacking. Und durch die tollen Transfers von Maxi Eberl. Also na klar, 25 Millionen für den Player, das ist schon eine Stange Geld, aber in den Sphären, in denen heutzutage Neuner verpflichtet werden, ist das ein absoluter Top-Transfer. Ich glaube, an den beiden kannst du es festmachen. Na und auch an den Jungs im Mittelfeld, die mich ein bisschen überraschen, ob es jetzt der Neuhaus ist. Neuhaus ja, ist super. Ja, Neuhaus also das ist super. Sind so Leute, da war man sich auch nicht ganz sicher, ob das funktioniert. Und man muss auch sagen, in der Innenverteidigung, da haben wir nämlich in unserer Saisonvorschau wirklich gerätselt, ob das gut gehen kann. Ja, und jetzt, ne? Ja, also, ja, ich denke, da haben alle irgendwie zum richtigen Zeitpunkt nicht allzu viel falsch gemacht. Mhm. Und deswegen stehen die jetzt da, wo sie stehen. Mich nervt das ein bisschen, dass alle immer, oder nicht alle, das stimmt natürlich nicht, aber viele irgendwie so tun, als wäre Gladbach da mehr oder weniger zufällig auf Platz 3. Ja, schlimm, ne? Ja, finde ich auch. Aber woher kommt denn das? Es wird dann darüber gesprochen, wie stabil die Leipziger sind und so. Mhm. Wo ich mir denke, die würde ich schon aus Prinzip nicht erwähnen, weil das dreckige Wichser sind. Die spielen in der Euroleague und schenken das einfach so ab. Mhm. Ja? Ja. Und das verstehe ich schon gar nicht. Wie kann man denn so wenig Ehrgeiz haben als Fußballspieler? Das stimmt, also das verstehe ich einfach nicht. Da ist auf jeden Fall was dran, ja. Da würden sich doch normalerweise, oder müssten sich doch gerade diese Spieler, die aus so Kackmannschaften da nach Leipzig wechseln, wie Salzburg und so, die dagegen gegen Schlupfhausen und was weiß ich spielen da in der österreichischen Liga, die müssen sich doch freuen, dass sie jetzt hier in der Euroleague spielen können. Ja. Und dann frage ich mich auch, wo das Publikum eigentlich hin ist, dass da die Euroleague vielleicht dann verfolgt. Also da haben wir ja das ein oder andere Geisterspiel gesehen in Leipzig. Ist ja auch noch so ein Ding. Nee, die will ich gar nicht erwähnen. Schon aus Prinzip. Nochmal bei Borussia Mönchengladbach, da ist für mich die allgemeine Wahrnehmung bei Borussia Mönchengladbach ist, man traut sich nicht so richtig, die große Euphoriekanone abzufeuern, weil man Angst hat, glaube ich. Ich glaube auch in Gladbach, dass diese Euphoriekanone gleichzeitig auch der Startschuss sein kann für die Köpfe der Spieler und Trainer, dass man denkt, oh, wir können ja wirklich fast diese Saison bewirken. Wir können ja wirklich Champions League. Ja, aber da müssen wir drüber hinweg sein mittlerweile. Das ist nicht das erste Mal, dass wir in dieser Position sind. Wir haben vor 3 Jahren genau das Gleiche auch gemacht. Und jetzt können wir noch einen Schritt weitergehen. Wir können ja, sind ja auch nicht völlig behindert. Aber so die richtige Medien-Euphorie will nicht kommen. Nein, absolut nicht. Absolut nicht. Aber die Spieler sind ja auch nicht völlig behindert. Die können ja auch die Tabelle lesen und können sich ungefähr ausmalen, dass es sehr, sehr gut reichen könnte für die Champions League, wenn sie jetzt nicht also historisch verkacken. Richtig, richtig. Andererseits noch ist es so, dass du ja auch eine Mannschaft da stehen hast, die auch so zusammen schon vor 3 Jahren, vor 4 Jahren diese Erfolge gefeiert hat. Mhm. Mit bis auf Ausnahmen. Aber diese Ausnahmen, um dann nochmal aufs Thema Player zu kommen, wo du damals einen Kruse da vor dem Sturm hattest, die funktionieren komplett. Oh Gott. Ricky, holen sie dich? Ich habe ein Spielzeugauto in der Hand. Die sind ja jetzt wirklich eingeschlagen. Und von daher glaube ich, also ich sehe es sehr positiv. Was soll ich auch anderes sagen? Und wenn man 12 Heimspiele hintereinander gewinnt und damit den ewigen Rekord einstellt, der das letzte Mal unter Trainer Heinkes geschafft wurde, irgendwann Anfang, Mitte der 80er, dann ist das schon sehr geil. Und besonders, du hast da so gelacht, als wir untereinander geschrieben hatten, als dann das Angebot angeblich von den Spurs kam für Hofmann und dass dann ja auch noch kolkotiert wird, dass Hazard wechselt. Findest du es so unrealistisch für beide Spieler zusammen 100 Millionen? Nee, ja. Nee. Nee, ja, nee. Ich glaube, das ist ein bisschen viel. Nee. Wirklich? Wer war der zweite Spieler? Hofmann und Hazard. Hazard. Ja, Hazards Vertrag läuft nächstes Jahr aus, oder? Mhm. Oder läuft er dieses Jahr aus? Nee, läuft dieses Jahr nicht aus. 2020, also glaube ich. Ich denke, für den kriegst du so 40 Millionen. Und wie viel? 40. Nee, glaube ich mehr. Ich glaube auch mehr. Okay. 45. Okay, 50. Aber also ich den sehe jetzt nicht bei 60 Millionen, sag mal so. Ja, ich sehe ihn da. Okay. Und bei Hofmann glaube ich, dass das so ein 20, 25 Millionen Mann ist. Dafür geht aber keiner mehr nach England. Dafür lässt auch Gladbach keinen mehr ziehen. Wären sie auch blöd. Ne? Also diese angeblichen 50 Millionen, die jetzt für Player geboten wurden, die sind auch lächerlich. Aber wenn ich das mal vergleichen kann mit dem Hype um Benjamin Pavard während der Weltmeisterschaft, und hat der Reschke sich auch deutlich dazu geäußert, wäre ein Angebot gekommen von über 50 Millionen Euro, hätte man ihn verkauft. Das bedeutet für mich im Umkehrschluss, es gab halt kein Angebot über 50 Millionen Euro. Das hat er ja auch so gesagt. Ja, genau. Aber das zeigt ja ungefähr dann auch, wo so diese Spieler, die einfach mal ein, zwei gute Jahre spielen und dann sogar noch diesen Weltmeisterschaftshype mitnehmen, dass die wahrscheinlich so bei 40, 45 Millionen liegen. Okay, würde ich jetzt ein gutes Argument dafür. Ja, okay, gebe ich dir recht. Und vor allem für einen Spieler, der A, jung ist, Innenverteidiger ist und auch Rechtsverteidiger spielen kann und auch zentral im defensiven Mittelfeld spielen kann. Also eigentlich ist das schon ein guter Transfer, nur nicht halt. Es ist ein bipolarer Spieler. Es ist er. Pferdelunge, auf jeden Fall. Ja. Eine Pferdelunge? Pferdelunge. Hm. Ist bipolar er auch? Wird er auch genannt bei uns immer. Und Bipolar. Allrounder. Das sind alles so Spielereigenschaften aus Anstoß 3. Allrounder, Pferdelunge. Bipolar. Ja. Man spricht ja auch vom Bipolar-Syndrom, ne? Wenn jemand gut spielt auf diesen ganzen Position. Ja, das stimmt. Ja. So nennt man, glaube ich, auch die Frisur von Benjamin Pavard. Jetzt hat er sich ja ein bisschen rasiert. Das stimmt. Bisschen kürzer alles, also das sieht schon gut aus. Ich habe mich auch rasiert komplett seit langem mal wieder. Schön. Ja. Was hast du? Im Gesicht so komplett rasiert mal wieder seit langem. Oh, Leute, bleibt ruhig. Ich weiß, ihr werdet jetzt ausflippen, aber jetzt kommt's. Deadline Day bei Dieter. Habt ihr alle was Gelbes an? Ja. Gut. Ich immer. Okay, jetzt kommen die letzten. Ich habe eine urinierte Unterhose, ist ja auch gelb. Ist auch gelb, ja. Pocho, du müsstest jetzt mal sowas sagen wie: Wir schalten kurz nach, was sagt die Regie? Also du. Gummersbach. Ja. Barcelona. Gummersbach, so. Mach doch die Handballvereine. Kurze Schalte nach Barcelona. Ja, wir stehen jetzt hier gerade kurz davor, dass Barcelona oder Real Madrid vielleicht unter Umständen noch einen Spieler verpflichten könnten. Es heißt, dass Daniel Olmo, der berühmte Spieler von Dinamo Zagreb, vielleicht wechseln könnte. Sobald es da was Neues gibt, melden wir uns wieder hier beim Deadline Day. Ich freue mich so. Jetzt kommt's. Betis will Jansen. Ja, den Präsidenten vom HSV. Den Präsidenten vom HSV? Ja. Soll er wieder spielen? Verrückt. Vincent Jansen. Vincent van Gogh? Ja. Vincent Jansen. Bayern und Bayer heiß auf BVB-Juwel. Oh! Die neuesten News nur hier. Es geht um den, für viele vielleicht noch Unbekannten, aber Kenner der Szene werden diesen Namen natürlich schon häufig gehört haben. Ich? Tobias Raschel. Eieiei. Vom ganz großes Talent. Tobi Raschel. Ja, Tobi Raschel. Er hat damals schon im Hellental, damals bei der Jugendweihe. Bei Titte Lemgo Lippe. Titte Lemgo Lippe hat er richtig eingeschlagen. Ich glaube, der hat auch eine Direktberichterstattung damals aus Stalingrad gemacht. Denn wir wurden gefeiert. Auch Michael Reschke wurde gefeiert. Genau. Ja. Das ist ein schönes Soundboard, wirklich. Das Schönste für mich ist immer, wenn er sagt, die bringen ja alles durcheinander. Das gefällt mir am besten. Die bringen ja alles durcheinander jetzt. Wie so ein kleines Kind. Nein, der hat das gar nicht gemacht. Der hat das gar nicht gesagt. Ja, der hat das so gesagt. Richtig. Was habe ich noch? Die bringen so viele Dinge jetzt durcheinander. Das sagt er mehrfach. Alle Entscheidungen sind einstimmig getroffen worden. Alle? Ja, alle einstimmig. Okay. Also jede einzelne Entscheidung wurde einmal... Auch über die Schnittchen in der Pause und alles. Alles einstimmig. Alles einstimmig. Und Tata. So, können wir gehen? Ich denke. Dankeschön. Eingehauen? Nee, was sagt man im Internet? Soweit ich weiß... GG. Nee, soweit das ich sagen weiß, nur ist Michael Reschke der Beste, der... Also eigentlich muss der Michael Reschke das hier abmoderieren. Ja. Okay. Mal gucken, ob ich was Schönes finde. Denn wir wurden gefeiert. Auch Michael Reschke wurde gefeiert. Ja, aber das war jetzt nicht Michael Reschke. Ja, das stimmt. Aber ich dachte, das fällt vielleicht nicht auf. Das ist vielleicht. Dieter stand für, sag ich mal, etwas Schlichtes, Proletarisches, Simples, bodenständig, positiv ausgedrückt.